Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffes. Mein Name ist Gregor. Meiner ist Tim. Ich bin Carsten Graul. Du bist nicht Carsten Graul. Dann hättest du aber auch anfangen müssen mit ich bin Carsten Graul. Oh ja, ey, eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf. Ey. Was ist denn heute das Thema? Mein Mann Gregor, ey, Mann, oh, nee, ich muss auch weg, ich muss auch zu L, ich muss auch schneiden. Scheiße. Oh, Trant, da bist du ja wieder. Wir haben uns heute zusammengefunden, einerseits um über Herrn Graul zu quatschen und andererseits, es ist mal wieder Zeit, ihr seht es ja aktuell im Blog, in dem dieser Podcast eingebunden ist, die E3 2012 läuft und nochmal ein kurzes Klatschen bitte hier von außerhalb, wir haben Jubiläum. Es ist tatsächlich das vierte Jahr des Plauschangriffes, was damit losgeht. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, mit dem Yeah. Das ist besser als mein Klatschen vorhin auf jeden Warum Fall. Warum habe ich jetzt gerade das Bild von so einem nassen Böller vor Augen, der einfach nicht hochgehen will? Ja, oder diese Leute, die fürs Guinness-Buch mit einer Hand klatschen. Ja, stimmt. Das sieht auch immer sehr seltsam aus. So wie mein Opa früher gewunken hat. Was, mit einer Hand? Der hat immer so gewunken. Der hat nicht gewunken, keine Winkbewegung, so. Sondern immer die Hand. Genau. Das machen ja eigentlich mehr so Frauen, ne? So, Ja. Hier. Die andere ist im Krieg noch wahrscheinlich. Vielleicht. Auf der Strecke gewesen. Nein, die E3 2012 ist gut. Ist im vollen Gange, wollte ich sagen. Wir haben jetzt Dienstag, bedeutet, wir haben den größten Wust der Pressekonferenzen am Montag schon hinter uns gebracht. Unter anderem haben Microsoft ihr Line-Up gezeigt, EA, Ubisoft und spät in der Nacht, da hat ja auch Kollege Chris ja auch live geblockt und ist jetzt ausgenockt, glaube ich, vom ja, Leipzig. Ja, geil, ne? Ja, das lernt man. Live geblockt und ausgenockt. Das lernt man nach vier Jahren ungefähr, ja. Ne, dass man auch solche Reime ablassen kann. Sony spät nach das gewinnen, das ich heißt, wir haben. Ich lernen, mich zu lieben. Das heißt, wir haben einiges an Zeug, was wir bequatschen können, auch wenn tatsächlich nicht so extrem viel Neues dabei gewesen ist. Wolf, Microsoft hat losgestartet mit der Messe um 18 Uhr mit der Konferenz und das hast du ja live geblockt. Ne? Hast dich auch mit freudiger Erwartung da gleich draufgestürzt. Ja, in der Tat. Es war die erste und ich muss sagen auch bislang die einzige Pressekonferenz, die ich live gesehen habe, weil mir die anderen einfach zu spät war. Denn als nach unserer Zeit heute Morgen um 0 Uhr, glaube ich, lief Ubisoft. Mhm. Da musste ich das Game of Thrones Finale gucken. Das war eindeutig wichtiger. Das wurde dir eh schon gespoilert von der Microsoft, oder? Nein. Ja, stimmt, das ist lustig. Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber bei der Microsoft PK haben sie ganz kurz, weiß nicht, für 2 Minuten so eine Szene aus Game of Thrones gezeigt. Und ich bin wirklich fast ausgerastet, als es im Livestream kam. Ich habe schnell das Fenster zugemacht und so. Ja, und dann um 3 kam ja Sony heute Morgen. Und da habe ich schon geschlafen. Da, so lange wollte ich nicht wach bleiben. Deswegen habe ich bislang nur die Microsoft-Pressekonferenz live gesehen. Über die anderen habe ich mich natürlich informiert. Und ich muss sagen, um mal gleich das Fazit vorwegzunehmen, ich fand es eine sehr, sehr schlappe, lahme und uninspirierte, langweilige und enttäuschende Veranstaltung, muss ich sagen. Ja, man will auch automatisch eigentlich nicht gleich mit irgendwelchen Beschwerden oder sowas reingehen oder wieder das typische, oh, alle Gamer sind total abgestumpft oder sowas, aber so richtig was hat es auch bisher im gestrigen Tag nicht gegeben, was mich so ein bisschen von den Socken gehauen hat. Wie sah es bei dir aus, Tim? Hat dich was beeindruckt von den Sachen, die allgemein gezeigt wurden? Allgemein jetzt immer noch auf Microsoft. Lass mal auf Microsoft das mal beschränken. Ja, das sind ja die Kings, ja. Ja, leider nicht. nee, da fehlte irgendwie so dieses Zuckerstückchen, was dann vielleicht irgendwie zum Beispiel noch auf anderen Präsentationen irgendwie kam, aber Microsoft, die haben es irgendwie so runtergerattert, versucht so ein bisschen auf irgendeine Art und Weise entertainmentmäßig aufzuwerten, was aber total in die Hose gegangen ist. Und ja, das war ernüchternd. Ich meine, nach so, wann ist die Xbox 360 rausgekommen? Ende 2005? Nee, 2006, gell? Nee, PS3 war 2006. Ich glaube, die Xbox war tatsächlich Ende 2005 auf dem Markt gekommen. Ja, das kann sogar sein, ja. Ich glaube, das haut hin. Ne? Und die Sache ist natürlich, je weiter du in so einem Konsolen-Lebenszyklus drin bist und so lange wie der aktuell dauert, hatten wir ja noch nie einen in den letzten 2 Jahrzehnten, hast du immer dann die Sequels, die sich dann nach und nach stapeln, Teil 4, Teil 5, Teil hoch 2 und was auch immer dort dann ansteht. Und ich habe es, glaube ich, im 30-Sekunden-Video schon mal gesagt, ich hätte mich, auch wenn ich jetzt noch mit den aktuellen Konsolen d'accord bin, doch gerne schon mal ein bisschen neue Hardware gesehen, um mich ein bisschen auf was in der Zukunft zu freuen. Wo mal was angekündigt ist, dass man da hingehen kann. Und Microsoft hat natürlich viele große Spiele abgefeiert, aber per se bei den Sachen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, es war nichts, was so an Spielen als Überraschung überherkam. Keine neue Hardware, keine neuen Spiele, die nicht bisher in irgendwelcher Form dann bekannt waren. Gleich losgestartet ist es ja zumindest mit dem wirklich Highlight fast schon der Microsoft-Konferenz, Halo 4 in der längeren Sequenz ja, zu sehen. Also ich muss sagen, das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich habe an dieser ganzen Pressekonferenz. Ich fand die von der Dramaturgie her, fand ich die katastrophal misslungen, muss ich sagen. Also mit so einem Knaller zu starten, ist im Prinzip ja nicht schlecht. Nur war der Knaller in dem Fall Halo 4, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ich fand, es war auch sehr schön anzusehen. Das hat ja so ein bisschen an Metroid Prime, glaube ich, hat es jeden gleich erinnert. Ne? Du warst jetzt in so einer Dschungellandschaft unterwegs, konntest auch so Dinge scannen, hattest verschiedene Visoren, die dir quasi verschiedene Blickmöglichkeiten gegeben haben. Fand ich alles cool. Man hat ein paar neue Gegner gesehen. Sehr lustig fand ich, dass da irgendwie offenbar so elektronische Drohnen rumschwirrten und die waren in der Lage, zum ersten Mal in allen Halo-Spielen können diese Gegner diese Klebegranaten, also die sich sonst immer so an Gegnern dranhängen, können die zurückwerfen. Normalerweise ist das ja nicht möglich, weißt du? Also die kleben ja sofort an irgendeiner Oberfläche und diese fliegenden Drohnen fangen die mit so einem Energiefeld auf quasi, lassen die noch 2-3 Mal rotieren, damit die Schwungkraft kriegen und flitschen sie dann zu dir zurück. Also das war so ein kleines Detail, das fand ich ganz nett. Also auf jeden Fall, ich habe mich über Halo 4 gefreut. Ich fand das cool. Ich fand den Trailer bzw. das Gameplay-Material auch deswegen sehr schön, weil es ein nahtloser Übergang zwischen so Live-Action-Sequenzen war mit so echten Schauspielern. Und das ist dann sehr nahtlos in richtiges Gameplay mit dem Master Chief-Übergang. Das fand ich alles geil. Aber was natürlich nicht geil war an der Sache, war, dass sie dann in der Tat, du hast gerade angedeutet, Gregor, kein Spiel hatten, was für mich persönlich diesen Impact toppen konnte. Das heißt, sie haben gleich mit dem Paukenschlag angefangen und ab da ging es eigentlich quasi nur noch bergab. Also da hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht nicht mit dem stärksten Titel, den sie haben, nämlich Halo 4, anfangen, einfach weil die sich den Spannungsbogen so völlig zerstört haben. Also ich habe ja wirklich darauf gehofft, dass am Ende noch irgendwie eine krasse Überraschung kommt. Aber begonnen haben sie ihre eigene Pressekonferenz mit Halo 4, beschlossen haben sie mit Call of Duty Black Ops 2, was absolut nicht überraschend ist. Ich meine, Gott, es ist halt Call of Duty Black Ops 2, so, wird natürlich auf der E3 gezeigt, B, war das Gameplay erwartbar? Also, ich will nicht sagen langweilig, aber jeder, wenn er Call of Duty hört, weiß doch, was ihn erwartet. Und das haben sie gezeigt. Wie ich finde, viel zu lang. Das ging irgendwie 10 Minuten oder so. Es ging wirklich 10+ Minuten auch gewesen und teilweise dort auch Szenen gesehen, die längst in dem Reveal-Trailer, der vor ein paar Wochen gezeigt wurde, drin gewesen sind. Ja. Jetzt aus der Gameplay-Sicht, die natürlich einem nach jetzt gefühlten 6-7 sehr ähnlichen Call of Duty Modern Warfare-Titeln einfach, du kennst es auch, selbst wenn du nicht so viel gespielt hast in Call of Duty. Ja, das dachte ich auch, also ich will auch gar nicht sagen, irgendwie, also mich persönlich macht diese Military, das ist der moderne Weltkrieg, so wie er aussehen würde, Terrorismus, bla, macht mich jetzt nicht an. Also ich persönlich habe da so ein bisschen die Schnauze voll von. Und ich frage mich immer so ein bisschen, ob das noch Leute gibt, die das wirklich kickt, wenn die das sehen. Also gestern bei Black Ops, bei dem Gameplay, hast du halt gesehen, wie dann irgendwann, du kämpfst dich halt durch so eine zerschossene Straße überall Autowracks und es brennt um dich rum und am Ende kracht halt wieder mal so ein Gebäude ein und schlägt kurz vor dir auf den Boden. Das ist so eine Szene, da habe ich mich gefragt, okay, gibt's wirklich irgendjemand, der davon ernsthaft tief beeindruckt ist? Also natürlich fällt dann irgendwie irgendwann mal so ein Gebäude um und kracht direkt vor deinen Füßen zu Boden, aber das habe ich jetzt gefühlt irgendwie auch schon 10-mal gesehen. Also hat denn wirklich jemand damit gerechnet, dass es sich wirklich so auf die Spielfigur auswirkt, dass du in ernsthafter Gefahr bist? Oder weißt du, ich habe mir auch vorgestellt, ey, wenn du jetzt wie bei Battlefield die Umgebung auf einmal völlig zerschießen könntest, weißt du, das wäre auf einmal ein neues Element. Also für sich genommen auch nicht wirklich innovativ, aber bei Call of Duty hat es noch nicht gegeben, so weißt du. Und da hätte ich mir gewünscht, also wenn die irgendwas gebracht hätten, was man jetzt so in der Form noch nicht bei Call of Duty gesehen oder erwartet hätte, wäre es ja vielleicht noch anders gewesen, aber so bin ich mental, nach 3 Minuten bin ich einfach ausgestiegen am Ende, muss ich sagen. Ja, das Ding ist, wenn du immer Bombast ablieferst bei Call of Duty, und das war ja immer der Selling Point der Call of Duty Spiele, immer mehr Bombast, Bombast, Bombast, Bombast, und irgendwann hast du dich einfach wirklich dann tatsächlich ein bisschen satt gesehen an dem Zeug. Der Grund, warum sie es dann auch bei der Microsoft-Konferenz war exklusiver DLC-Content, deshalb haben sie den Bogen nochmal gespannt in Richtung Ich fand es legitim, dass man zumindest mit dem Highlight dort rausgeht, wenn die tatsächlich nichts mehr Geiles haben, nachdem die gleich mit Halo und ihrem größten Ding, exklusiven Ding dann eingestiegen sind. Aber da, dass man so extrem gewöhnt ist, ist es einfach ja nichts mehr Tolles gewesen, wo man rausgegangen ist. Tim? Ja. Super Einstieg. Entschuldigung. Ich bin auch der Meinung, dass diese ganze Modern Warfare, Call of Duty, vielleicht kommt ja als nächstes, wir haben uns alle lieb. Call of Duty, wir haben uns alle lieb. Das wäre mal eine Innovation. Das wäre auf jeden Fall mal eine Innovation. Ja. Es ist ja auch viel Hardware dabei gewesen, das Tablet, wenn irgendwie diese Smart Glass, ja. Genau, Smart Glass, dann verschiedene Videodienste und so weiter und so fort, was aber hauptsächlich für den amerikanischen Markt irgendwie interessant ist. Kinect Support nach wie vor. Das sind halt alles irgendwie so Sachen, die, glaube ich, entweder nicht für unseren Markt hier geschaffen sind oder die einen auch einfach so aus Games-Sicht nicht flashen. Die Titel Halo 4, muss ich halt sagen, mit Halo habe ich nicht so viel am Hut. Das ist natürlich für Fans und so weiter sehr cool. Aber wie gesagt, du hast vollkommen recht, die Dramaturgie war eigentlich vollkommen für den Arsch, halt das Highlight an Anfang zu setzen und am Ende dann irgendwie zu sagen, ja, wir zeigen jetzt nochmal 10 Minuten von etwas, was es so einfach schon irgendwie oft zu sehen gab. Also es war kein Aushängeschild für Microsoft, diese Konferenz. Ja, also das ist, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, das ist in der Tat mein großer Kritikpunkt. Also damit es keiner falsch versteht, es geht nicht darum, jetzt irgendwie Call of Duty zu bashen oder so. Das sind irgendwie immer noch hervorragend produzierte Spiele, die machen ja auch Spaß. Also es ist halt irgendwie immer so eine Sache, wie definiert man Spaß? Aber offenbar haben ja immer noch sehr, sehr viele Leute Spaß daran. Also wirklich, das soll jetzt keine Hass gerade gegen Call of Duty werden. Wer es irgendwie noch braucht und wen es immer noch kickt, God bless you, also meinetwegen. Aber ich finde es sehr bedenklich, dass sie ihre große, große Pressekonferenz mit einem Titel beschließen, den es dann für alle Plattformen geben wird. Es ist kein Exklusivtitel und doch wieder Kritik. Call of Duty ist halt Call of Duty, ist Call of Duty. Also das ist in keinster Weise irgendwie überraschend gewesen. Und wenn ich mir überlege, dass Sony, über die wir dann zu anderer Zeit noch sprechen werden, dass sie wirklich einen ganzen Sack voller Exklusivtitel haben, wovon einige auch echt sehr, sehr geil sind. Und auch Nintendo natürlich wird seine große Stärke ausspielen, nämlich die Exklusivtitel. Davon gehe ich mal schwer aus. Da finde ich es dann, muss ich sagen, da hat Microsoft eindeutig das Nachsehen, wenn sie ihre große Pressekonferenz mit einem Titel beschließen, den es quasi für alle Plattformen dann gibt. Also da habe ich mir wirklich gewünscht, dass nach Call of Duty, weißt du, dass sich dann der Head Speaker, wer auch immer das war, quasi nochmal an die Menge wendet und sagt, ja, übrigens, viel Spaß bei der E3. Und dann geht doch nochmal das Licht aus, halt, aber eine Sache haben wir noch. Und dann gibt es ein riesen Logo auf dem Screen, Alan Wake 2 oder so, weißt du, einen ersten Trailer, 2 Minuten. Habe ich richtig vermisst bei der Konferenz. Ich auch, Konferenz, ey, da dachte ja? ich wirklich, ey, wenn ihr jetzt noch so ein Ding raushaut, okay, geil, dann habt ihr alles nochmal rumgerissen. Oder, was ich auch kurz irgendwie mir gedacht habe, vielleicht nochmal einen exklusiven neuen ersten Gameplay-Trailer zu GTA mit der Ankündigung, dass es das erstmal 3 Monate exklusiv für die 360 gibt. Also so einen richtigen Scoop am Ende nochmal bringen. Weißt du, ein Knaller, der quasi die halbe Stunde davor, die echt langweilig und öde war, vergessen macht. Aber es endete halt wirklich mit so einem ganz schlappen kleinen Feuerwerkchen, nämlich Call of Duty. Ja, das ist wirklich die Erwartungshaltung, die aufgebaut wird. Wenn ich solche Konferenzen bei der E3 gucke, unabhängig davon, ob ich mich jetzt für die Arbeit dafür informieren muss oder nicht, ich denke gerne an diese wirklichen Momente, die du da beschrieben hast in den letzten Jahren zurück. 2004, das damals bei Nintendo, wo sie Twilight Princess gezeigt haben zum ersten Mal, wo einfach die Menge wie blöde abgegangen ist, nachdem sie so lange darauf gewartet haben, so eine Art von Überraschung. Und selbst Sachen, die sich im Nachhinein als jetzt nicht so besonders vorgestellt haben, ich glaube, Microsoft hat das vor 2-3 Jährchen, als sie am Ende tatsächlich dann nochmal gekommen sind und gesagt haben, hey, Final Fantasy 13 gibt es jetzt auch für Xbox, ja. Was dann auch unabhängig davon, wie das Ergebnis gewesen ist, aber so diese Momente, wegen denen ich als Gamer mir die Sachen angucke und jetzt nicht um Material von Spielen nochmal mehr zu erfahren, über die ich mich schon vorab informiert habe, die ich schon irgendwie kenne. Ich weiß, die E3-Konferenzen sind auch nicht dazu da für die Gamer per se, sondern auch, weil der Rest der Medienlandschaft und der Welt da drauf schaut. Deshalb präsentiert man nochmal alle seine Sachen und denkt, ey, ist doch bestimmt eine ganz tolle Idee, Dance Central 3 mit Usher dort auf die Bühne zu setzen für so und so viele Minuten. Aber als Gamer für mich sehe ich eben Titel, die ich schon entweder vorher gespielt habe in irgendeiner Form oder mir schon irgendwie präsentiert wurden und darüber hinaus die Sachen, die allgemein gezeigt wurden, waren unabhängig von dem Spiel her fast schon ein bisschen austauschbar. Resident Evil 6 hat sich fast ähnlich angefühlt wie Tomb Raider, fast ähnlich angefühlt wie Splinter Cell, fast ähnlich angefühlt wie Gears of War beim Anschauen für mich. Also das Einzige, was rausgestochen ist, war halt South Park, finde ich. Tatsächlich, ja. Also sowohl wegen der Präsentation als auch, weil das Spiel meiner Meinung nach Potenzial hat halt. Also das war irgendwie so, wenn man sich jetzt ein Highlight nennen will, das war's. Aber traurigerweise. Ja, gut. Also ich finde auch, Gregor, das schon angesprochen, das darf man echt in der Tat nicht vergessen. Und manchmal, so wir als Hardcore-Gamer lassen uns ja gerne so ein bisschen mitreißen. Aber wie du schon gesagt hast, diese Pressekonferenzveranstaltungen sind nicht ausschließlich nur für so überzeugte, super krass Gamer wie uns. Das soll natürlich irgendwie auch so ein bisschen ein Dienst für andere Medien sein, die jetzt vielleicht nicht so tief in der Materie stecken, damit die kurz und knackig und unterhaltsam, in ganz dicken Anführungszeichen, die Highlights präsentiert bekommen. Auch wenn sie sich jetzt nicht so wahnsinnig tief in der Gaming-Materie bewegen. Aber was mich in der Tat nervt, und mich nervt es immer mehr von Jahr zu Jahr, ist dieses völlig emotionslose und runtergespulte Abhaken von so Punkten, wie so eine Pressekonferenz auszusehen hat. Also ich finde, die tun immer so, als würden sie jetzt die ganz krassen Emotionen wecken und als wäre das hier eine Riesenparty und als müsste jeder, der vor Ort ist und auch jeder von dem Bildschirm draußen, müsste völlig ausrasten bei jedem neuen Logo, was man dann auf dem Screen sieht. Aber ich vermisse da mittlerweile wirklich, dass wenigstens so getan wird, als hätte noch irgendjemand echten Spaß an der Sache. Also egal, was es für ein Titel ist, da steht halt irgendein Typ mit unbewegter Miene, steht auf irgendeinem exponierten Platz auf der Bühne, hat ein Pad in der Hand, tut so, als würde er die Stelle zum ersten Mal spielen und als würde er wirklich noch manchmal überrascht werden. Und hat es natürlich irgendwie, ist ja auch klar, natürlich, du willst ja keine Graupe dahinstellen, die es zum ersten Mal spielt, das wäre natürlich eine globale Blamage, aber so ist es, das ist mir sehr, sehr starr und sehr emotionslos und fast roboterhaft und dann legt er das Pad zur Seite und sagt übrigens, ja, es kommt im Spring 2013, viel Spaß noch auf der E3 und alle geben artigen Applaus, dann kommt der nächste Producer von irgendwas, spielt seine 3 Minuten, regungslos, wortlos, geht wieder von der Bühne und das wiederholt sich 100 Mal. Also es ist natürlich schwierig für Leute, die sich, weiß nicht, seit 2 Jahren mit so einem Spiel beschäftigen, wenn sie dann auf einmal auf der Bühne stehen und vor, weiß ich, 500 Leuten und vor der halben Gaming-Welt im Internet ihr Ding präsentieren müssen und quasi so tun müssen, als würden sie wirklich da selbst noch Spaß an ihrem eigenen Produkt haben, was sie wahrscheinlich schon nicht mehr sehen und hören können. Aber ich finde... Naja, die können es doch wenigstens probieren, oder? Also ich habe nicht den Eindruck, dass irgendjemand da wirklich Bock auf diesen Kram hat. Also ich finde, das hat mittlerweile einen ganz schlimmen Geruch von, naja, ganz krasser Kommerzialisierung. Also das sind wirklich nur noch Produkte, weißt du? Hier werden wir nicht als Spieler angesprochen, sondern als Konsumenten. Wir sollen es einfach kaufen und das ist eine Verkaufssendung. Und da geht es überhaupt nicht mehr darum, um das eigentliche Spiel und den Spaß und die Freude und irgendwas zu entdecken und... Weißt du, und das stößt mir sehr sauer auf, muss ich sagen. Man merkt es auf jeden Fall eindeutig. Also man sieht es jetzt allgemein in den letzten Wochen und Monaten, was in der Gaming-Branche passiert ist, dass so Sega, wenn da noch nicht aktuell, was jetzt wirklich passiert ist, von wegen Sega Europe Schließung oder so, dass das hier gerüchteweise im Raum steht, aber dass solche nur noch diese wirklichen Blockbuster, wo richtig viel Geld vorab investiert wird, dass das ist, was die Leute hinter den Ofen hervorlockt, dass das letzten Endes aber dann so viel Geld dahinter steht, dass du auf jeden Fall garantieren musst als Firma, dass da genug von deinem Spiel bei so einer Messe rüberkommt. Da wird eben der PR-Mann vorgeschickt, der wirklich in möglichst wenig Zeit genug Floskeln reinballern kann, die sich dir im besten Fall irgendwo ins Hirn graben. Du hast diese nicht nur die homogenisierten Spiele, die alle in Richtung Blockbuster gehen, sondern auch die homogenisierte Präsentation bei der E3. Und du hoffst dann, glaube ich, als so jemand wie Microsoft, der die Messe macht, dass dann die nicht traditionellen Medien sich an irgendetwas festhaken. Und siehst du ja auch, da gibt es auch, ich glaube, bei Spiegel jetzt oder Spiegel Online den E3-Bericht, der sich auch irgendwie sehr selektiv 1-2 Sachen rausgesucht hat und was drüber geschrieben hat, aber jetzt nicht so einen richtigen Round hat oder nicht irgendwie die Highlights, die mich als Gamer ansprechen würden. Da geht es dann eben um Black Ops 2 oder was auch immer dann da los ist. Also ich meine, dass sie sich da die wirklichen Blockbuster-Titel auch für so eine Präso rauspicken, ich finde es auch schon nachvollziehbar. Also 1,5 Stunden sind halt irgendwie auch dann irgendwann gefüllt. Also du kannst natürlich nicht jedes Spiel präsentieren. Also ich finde es schon in Ordnung, dass man sich auf die konzentriert, die primär dann auch die meisten Leute ansprechen. Ich finde es aus PR und aus marktwirtschaftlicher Sicht ist das schon absolut nachvollziehbar. Absolut. Aber was mich halt irgendwie, ich sag's nochmal, was mich halt nervt, ist diese völlig mittlerweile unoriginelle und leidenschaftslose Form der Präsentation. Also wenn ich sowas hab wie Halo 4 und weiß ich, wie ein Fable und meinetwegen auch Splinter Cell und am Ende Call of Duty, da erwarte ich, dass sich irgendjemand vielleicht mal mehr Gedanken dazu macht, wie kann man das geil präsentieren, wie kann man Leute noch kicken, wie kann man die echt begeistern, anstatt dass man halt so einen Typen da hinstellt, der einfach 10 Minuten wortlos spielt und dann von der Bühne geht. Ich finde das einfach nicht mehr zeitgemäß. Es ist halt irgendwie alles sehr wirtschaftlich geworden, finde ich halt. Also es überwiegt halt, dass die Leute quasi Geld damit verdienen, anstatt dass sie irgendwie Leidenschaft dafür zeigen. Also das ist so mein Gefühl bei der Sache. Deswegen halt wahrscheinlich auch irgendwie, da steht jemand, der nicht mehr unbedingt nur der Entwickler ist, der irgendwie Herzblut da rein investiert hat, und ich will den gar nicht jetzt vorwerfen, dass das nicht so ist, aber oftmals habe ich das Gefühl, da steht jemand, der nicht mehr hauptsächlich der Entwickler ist, sondern der hauptsächlich ein Salesman ist, der halt irgendwie sehen will, dass er irgendwie da ein Feuerwerk abliefert, aber irgendwie nicht sich auch damit präsentiert und zeigt, dass er davon überzeugt ist, sondern dann ist das ein Produkt, was beworben wird. Und das ist halt, finde ich, so ein bisschen so der Missstand, der irgendwie in den letzten Jahren Einzug gehalten hat. Das Ding ist, es werden ja auch natürlich nicht per se PR-Leute dafür direkt rangeholt, sondern die Entwickler werden zu PR-Leuten gepolt. Genau. Ne? Dann hast du eben den Chefentwickler von dort oder den Level-Designer von da, der davor spielt. Und jeder hat wirklich diesen gleichen Duktus, fast die gleichen Formulierungen. Ich könnte bestimmt irgendein Skript von einer E3-Pressekonferenz dann nehmen, die Spielenamen austauschen, das eins zu eins im nächsten Jahr dann wieder merken. Wird keiner merken. Nee. Alles ist immer awesome, die Gaming Experience ist awesome, alles ist super. Alles ist immersive der beste Teil, geil. Oh my God, that's so. Oh, ich kann es auch echt nicht mehr hören. Also natürlich, klar, sind auch Videospiele wie jedes andere Produkt, was wir so konsumieren, ist natürlich unter wirtschaftlichen Aspekten gefertigt. Also natürlich wollen die Geld damit verdienen, nicht erst seit diesem Jahr und auch nicht vor 5 Jahren hat es angefangen, sondern es war schon immer so. Also das, ich meine, das wirkt manchmal so, als wäre das jetzt quasi eine neue Erfindung dieser Überkommerz, aber im Prinzip war das ja noch nie anders. Aber ich finde, früher hat zumindest nicht den Eindruck gemacht, als wäre das alles, worum es geht. Also das hat auch ein bisschen was mit diesem, ja, wie du schon gesagt hast, so DLC und Vorbestellerbonus, und dann gibt's noch eine Fan Special Edition, dann gibt's die Ultimate Package Mega Edition, so, weißt du. Also ich finde, diese ganze Unterhaltungssparte Videospiele, finde ich, ist so dermaßen aggressiv auf Wirtschaftlichkeit ausgesetzt und irgendwie Geld zu machen, also auf 1000 verschiedenen Kanälen. Aber also ich, weder bei Filmen noch bei Büchern oder irgendeinem anderen Kulturprodukt habe ich das Gefühl, dass so aggressiv versucht wird, mir das Geld aus der Tasche zu ziehen mit jedem Scheiß, dass ich das mittlerweile sehr, sehr unangenehm finde. Und wenn du dann, haben wir ja gerade schon gesagt, wenn du dann noch irgendwie den Lead Level Design Producer, Senior VIP Headman in Charge hast, der mir versucht zu erzählen, dass das irgendwie gerade das beste Spiel ist, was er gerade macht, und der halt irgendwie seine 10 Minuten da runterspielt und dann von der Bühne geht, dann fühle ich mich einfach nicht mehr angesprochen. Also dann denke ich irgendwie, nee, also wenn ihr mich damit kriegen wollt, dann habe ich da keinen Bock drauf. Nee. Finde ich sehr unangenehm. Wenn man die Spiele einzeln isolieren würde, sind das alles großartige Produkte, die mit sehr viel Aufwand dann gemacht wurden, für sich stehen, aber in der Masse, die eben sehr ähnlich geeicht ist, gehen sie eben dann total unter. Es wäre das gleiche, als wenn wir nur ins Kino gehen würden und dort tatsächlich nur die 250 Millionen Dollar Blockbuster dort sehen. Ne? Ich wurde jetzt gerade hier bei Microsoft für 1,5 Stunden mit einem Kinoblockbuster nach dem anderen zugeballert. Und es ist diese Übersättigung, die irgendwann Einzug hat. Und das soll nicht dann negativ sich einfach den Spielen gegenüber äußern, was du schon erzählt hast. Hier, Wolf, ist es einfach alles, das so auf einmal zusammenkommt und nichts mehr herausstechen kann, ne, weil einfach schon der Bombast und der Aufwand bei allen fast ähnlich gleich ist. Weil darüber kommt. Lass uns mal kurz mal rübergehen über die Titel, die bei Microsoft gezeigt wurden, nochmal ein paar kurz die Meinungen abholen. Halo 4 haben wir gequatscht, Black Ops auch, eigentlich auch. Resident Evil 6 wurde dort gezeigt, ein spielbarer Abschnitt der mit Leon von den 3 Hauptcharakteren, die man dort spielen können wird. Und dort, es sah für mich aus wie Resident Evil 5, ja, jetzt mit Leon in der Hauptrolle, oder? Also es ist natürlich, man begibt sich immer so ein bisschen aufs Glatteis, wenn man jetzt schon so eine von dem, was man bisher sehen eine konnte. Vorabmeinung ja. abgibt. Deswegen ist natürlich alles unter großem Vorbehalt. Vielleicht wird es ein absolutes Superspiel und wird die Serie quasi Zahl der Stärke zurückführen. Aber ich persönlich habe gekotzt, als ich es gesehen habe. Wirklich, mir hat das überhaupt gar nicht gefallen. Also nicht nur, weil es nicht so ist wie die alten Resident Evils. Also ich glaube, man muss sich auch langsam mal davon freimachen, dass natürlich sieht Resident Evil nicht mehr aus und fühlt sich auch nicht mehr an und spielt sich nicht mehr so wie die ersten Teile. Also es ist, liegt aber auch in der Natur der Sache. Wenn du dir jetzt Resident Evil 1 nochmal reinmachst, also du kriegst auch einen Fingerkrampf. Das kannst du auch nicht mehr spielen. So. Das war jetzt auch nicht alles Gold ich damals. Ich hab die tatsächlich in den letzten Monaten nochmal aus Eigeninteresse gespielt, die alten Sachen. Und hast natürlich absolut recht. Gameplay-mäßig ist das schon eine andere Hausnummer, die unbedingt heute nicht mehr allgemein funktionieren würde. Die Sache ist es so, wie die Spiele aktuell gerade aufgebaut sind. Man muss ja das nicht mit den alten Resident Evils vergleichen, weil du hast, wie es in einer ähnlichen Art unterschiedlich ausgehen kann mit Resident Evil 4 und 5. Ne? Weil ich finde zum Beispiel immer noch, das haben wir ja auch ewig auch schon mal öfters durchgequatscht, Resident Evil 4, obwohl es sehr ähnlich ist wie Resident Evil 5, funktioniert x-fach besser, einfach weil dort die Gewichtung wesentlich besser trotz der Action auf einzelne Parts gemacht wurde. Und ich weiß nicht, ob Resident Evil 6 jetzt den Horror-Aspekt, den 4 noch gut bedient hat und die Panik beim Game, die bei 5 einfach nicht mehr vorhanden gewesen ist, mit schlechter Steuerung und schlechter KI und Koop und Itemverwaltung und alles drum und dran und Sonne in Afrika, die einfach nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, wie gut das rüberkommt. Ich habe auch nur Bombast und wieder einen explodierenden Helikopter gesehen, der ja, schon bei Black Ops gewesen ist. Scheiß, schon wieder fliegt ein Helikopter in irgendein Hochhaus. Ich kann es nicht mehr sehen, ganz im Ernst. Also gibt es wirklich keine anderen Szenen, die einen emotional packen und mitreißen, weil wir es gerade gesagt haben hier, Resident Evil 4, das ist natürlich so auf den ersten Blick von der Mechanik her, ist das jetzt nicht so wahnsinnig anders als 5, was danach kam. Und auch 6 sieht ja noch relativ ähnlich aus. Also es ist jetzt keine komplette Abkehr von der Serie seit 4. Aber was bei 4, hast du auch schon angedeutet, Gregor, was bei 4 für mich unendlich viel besser funktioniert hat, ist halt echt dieses beklemmende Gefühl, dass du quasi in einer Welt jetzt bist, die nach eigenen Regeln funktioniert, die du nicht verstehst. So, weißt du, du bist der Outsider. Also wie Resident Evil 4 angefangen hat. So erstmal so ganz, ganz ruhig. Du hast dich durch den Wald da geschlagen. Da sind schon die ersten Infizierten auf dich zugekommen. Und dann warst du in diesem Dorf. Weißt du, und du hast erstmal versucht, dich durchs Dorf zu schlängeln, ohne dass sie dich entdecken. Und dann haben sie dich irgendwann entdeckt und sind dir dann so ganz, ganz, so fast primitiv, so mit Mistgabeln und Sensen und Fackeln sind sie dir hinterhergekommen. Und ich finde, das war richtiger Horror. Also da hatte ich so Angst und eine Beklemmung verspürt. Und das hat sich von diesem ursprünglichen Gefühl, dass ich quasi jetzt ein Gejagter bin, hat sich das immer weiter wegbewegt. Das wurde halt irgendwie im Laufe von Resident Evil 4 und dann leider der Tiefpunkt für mich Resident Evil 5, wurde es halt noch ein stumpfes Actionfest. Also okay, das waren halt irgendwie 8-mal mehr Gegner irgendwie als ich selber, natürlich da irgendwie alleine durch die Level ziehe. Ey, aber im Prinzip habe ich mir halt irgendwie immer dickere Wummen besorgt und habe halt alles niedergeballert, was mir so entgegenlief. Und ich finde, Resident Evil 6 sieht jetzt aus, als hätten sie das echt auf die Spitze getrieben. Also ey, du wirst dann halt, ja, kämpfst dich dann durch irgendwelche zerschossene Straßenzüge und wirst dann von Zombies angegriffen, aber so vom Look and Feel hätte es auch, weiß ich nicht, hätten es irgendwie auch Terroristen sein können, die dich von allen Seiten anschwärmen. Also weißt du, ich hab total dieses beklemmende Horrorgefühl da vermisst. Und also ich bin sehr skeptisch, was Resident Evil 6 angeht. Ich fand das nicht geil, muss ich sagen. Du hast dich ja auch nochmal mehr beschäftigt, Tim, speziell in Richtung Film-Special, auch mit den Resident Evil Filmen und sowas. Und da ist ja meiner Meinung nach alles mittlerweile sehr nah miteinander dran, die Filme und die Spiele, so vom Action-Gehalt. Das auf jeden Fall. Also es ist halt... Das fällt mir halt nicht nur bei Resident Evil auf. Ich finde, im Zuge mit Resident Evil kann man auch immer ganz gut Silent Hill nennen. Und da ist halt irgendwie so dieser Horror-Aspekt, den Silent Hill halt, diesen Survival-Aspekt, den die Spiele, sowohl Resident Evil als auch Silent Hill in den ersten Teilen hatte, der ist halt immer mehr so diesem Action-lastigen gewichen, was zum Teil halt auch... Daran liegt halt einfach, dass viele Spieler es wollen. Es ist einstiegsfreundlicher, es hält einen mehr bei der Stange, aber das ändert halt nichts an der Problematik, dass quasi so der Grund, weshalb man diese Spiele eigentlich mochte, nämlich die Angst und das Psychologische, was das Ganze mit sich bringt, das ist einfach weg und ist halt jetzt dafür, wir ballern rum und lassen Helikopter explodieren. Und genauso ist es halt auch in den Resident Evil Filmen, die dann diese Action-Schiene fortführen. Capcom hat ja auch die Gründe im Vorfeld genannt, mit dem Resident Evil, mit der klassischen Horrorausrichtung können die nur so und so viele Millionen verkaufte Exemplare warten. Für die soll aber Resident Evil ein Konkurrent zu Call of Duty eigentlich sein, ne? Und es hatte eben wesentlich mehr mit einem Call of Duty jetzt genannt vom Action-Gehalt. Und man weiß ja nicht, Wolf, natürlich dadurch, dass es jetzt das, was wir auf der E3 gesehen haben, eine isolierte Szene ist, die dann bombastisch mehr hat. Vielleicht ist vorne der ganze Spannungsaufbau, den wir jetzt nicht sehen konnten. Dadurch, dass das bei Resident Evil 5 noch nicht so gegeben hat, wage ich da jetzt noch nicht so richtig gut zu hoffen, dass sie es doch hinkriegen, nicht nur ein Actionfeuerwerk sein wird. Die hatten vorher eben tituliert, die Leon-Parts sollen die gruseligen sein und dann mit Chris soll die Action-Richtung richtig abgehen und du hast noch diese anderen Koop-Sachen, die später mit... Ist es Alex Wesker? Ich weiß gar nicht mehr, wer der andere da war, der mit Sherry unterwegs ist. Ich verstehe halt nicht, warum man... Nee, was? Der dritte Charakter. Auf jeden Fall war es jetzt, aber es hätte auch Call of Duty draufstehen können. Eben, genau. Warum macht man nicht einen Spin-Off draus? Oder warum macht man nicht einfach, warum ersetzt man... Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man jetzt bei Resident Evil sagt, dass die Charaktere so stark sind, dass man deswegen sagt, es muss Resident Evil heißen, auch wenn es ein Call of Duty ist. Versteht ihr? Also ich verstehe nicht, warum man quasi den Namen eines Franchises dafür vergewaltigt, ein ganz anderes Spiel draus zu machen. Ey, mach wie Final Fantasy 14, machen wir ein Online-Spiel draus. Eben, und das ist halt irgendwie so... Na, das hat er jetzt letztens mit Resident Evil... Wie hieß denn das letzte... Revelations? Revelations, genau. Mhm. Da hat es ja auch noch nicht funktioniert. Also das war ja so eine Art Spin-Off. Das hat so ein Gears of War-artiges Deckungs- und Schuss-Gameplay gehabt. Du meinst Raccoon City, oder nicht? Genau, Raccoon City. Nee, genau, nicht Revelations, Raccoon City. Sorry, das meine ich, Raccoon City. Also es ist ja quasi eine Art Spin-Off gewesen, aber da hat es auch nicht funktioniert. Es hat sich einigermaßen gut verkauft, glaube ich. Sogar. Es hat sich gut verkauft, aber ob das der Marke Resident Evil jetzt nicht eher so einen Bärendienst erwiesen hat, also vielleicht sind wir auch alle deswegen ein bisschen skeptisch, was Teil 6 angeht, weil halt... der letzte große Resident Evil Teil, das war halt irgendwie Raccoon City, also für die großen stationären Heimkonsolen, und der war irgendwie so mittelprächtig. Ich finde übrigens auch diese Aussage von dem Resident Evil Superchef da, dass sie quasi mit so reinrassigen Horrorspielen nur noch einen Bruchteil des Marktes erreichen und sie sich jetzt an den Massengeschmack anpassen und deswegen so alles mit so einer Action-Überladung aufpumpen, finde ich auch absolut kurzsichtig. Also weißt du, wenn du so denkst, dann wirst du immer allen anderen einen Schritt hinterher sein. Also wenn du immer nur guckst, was der Markt gerade will, das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Also der Markt will ja gerade das, was auf dem Markt ist, das bestimmt ja den Markt. So weißt du, aber das, was den Markt bestimmt, das haben wir ja schon. So weißt du, also ich fehlt die Innovation dabei. Es fehlt die Innovation und vor allem, also da vermisse ich den Mut auch mal Bedarf zu schaffen, weißt du? Also das kann man ja auch machen. Wenn wir überlegen, es gab ja auch in Vergangenheit, also was Spiele angeht und auch was Filme angeht, es gibt ja immer wieder so Sachen, die kommen aus dem Nichts und auf einmal rastet die ganze Welt völlig aus, so weißt du, also wenn man danach gehen würde, laut Meinungsumfragen hat aber niemand mehr Bock auf ein reinrassiges Horrorspiel, also ich glaube, wenn es danach gehen würde, hätte es ein Spiel wie Demon's Souls, hätte es nie gegeben, ja. Weißt du, also wer hat denn Bock auf ein Papier, auf so ein ultra schweres Arschloch-Spiel in so einer düsteren Umgebung, weißt du, was dir nichts erklärt, was dir permanent auf die Fresse haut, was dich tierisch frustriert, weißt du, es hat keine abgefahrenen, großartigen Bombast-Render-Sequenzen, will doch keiner haben, so weißt du, aber sie haben einfach ihrem eigenen Gefühl vertraut und siehe da, Demon's Souls ist ein globales Phänomen geworden, zumindest irgendwie unter Hardcore. Ja, es hat seine Nische gefunden. Genau, es hat seine Nische gefunden und ich bin ganz sicher, dass es auch noch so ein paar Eindrücke hinterlassen wird bei Spielen, die so demnächst kommen. Also ich glaube schon, bei dem einen oder anderen Titel wird man in den nächsten Monaten und Jahren schon noch so Spuren von Demon's Souls entdecken, weißt du? Und da frage ich mich, warum wo ist da der Mut zu sagen, ist mir egal, dass jetzt gerade alle auf diese Michael Bay Bombast-Action im Stil von Call of Duty abfahren, lass uns doch mal unsere eigene Nische finden, lass uns doch mal was anderes probieren, lass uns doch mal einen neuen Geschmack reinbringen und siehe da, vielleicht wird uns allen irgendwann Licht aufgehen und sagen, ey stimmt, sowas habe ich echt lange nicht mehr gespielt, wie geil das eigentlich ist, mal weniger ballern, weniger Explosionen, mal mehr Psycho-Horror, mal was Langsameres, mal was irgendwie echt Beklemmenderes, wo man sich reinarbeiten muss, wo man nicht so schnell wieder rauskommt emotional, warum nicht mal das, aber jetzt einfach zu sagen, ey, aber der Markt will gerade Call of Duty Spiele, also machen wir ein Call of Duty Spiel. ist halt unfassbar kurzsichtig. Das finde ich so extrem schade, gerade an vielen, vielen Games, die gerade groß angekündigt wurden. Wir haben natürlich keinerlei Einblick in die Geschäftsbücher von Capcom. Es ist traurig, dass eine Firma, die der Innovator eigentlich in so vielen Jahren gewesen ist, nicht nur durch Resident Evil, mit Resident Evil die Formel für Survival Horror gemacht, Resident Evil 4 ist effektiv jedes Spiel, was du heute spielen kannst, ist aus Resident Evil 4 entstanden. Und wenn die jetzt hinterherlaufen, meinen zu müssen, weil sonst vielleicht die Firma untergeht oder sie die ganzen Leute dann rausschmeißen müssen, ist natürlich speziell für uns Gamer traurig. Irgendwann hast du keine oder kaum mehr Optionen und dann spielen wir tatsächlich alle mit Smart Glass oder machen Nike Plus Kniebeugen, weil hör auf mit diesen Horrorgeschichten. Spannender ist, was da rumkommt. Resident Evil 6 hatten die dort gezeigt, auch das erste Mal jetzt richtiges Gameplay länger zu sehen und vorzusehen von Tomb Raider, was glaube ich spielemäßig jetzt nochmal verschoben wurde auf Anfang, Mitte 2013. Anfang, so erstes Quartal, glaube ich. Ja. Auch wenn es mich jetzt vom Ablauf her, was bei Tomb Raider gezeigt wurde, nicht so geschockt hat, war ich doch ganz positiv angetan, finde ich. Also so die ganzen Schusswechsel, die du dort gesehen hast, hatten auch mal wieder mal Gewicht, fand ich. Ne? Also so wenn Lara beballert wurde, hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass die jetzt da unter irgendwelcher hier Möglichkeit steht, da irgendwie Schaden zu nehmen und so weiter. Das Gewicht hatte ich bei anderen Spielen ein bisschen her vermisst. Aber natürlich hat sich es jetzt spielemäßig trotz der Doktrin, die ausgegeben wurde, ich glaube, die Tomb Raider-Leute haben kurz vorher gesagt, für uns soll es das beste Spiel der Generation werden, Punkt. Egal von welcher Serie hinaus. Es sieht aus wie jetzt mehr wie Uncharted, ne? Ohne zu hangeln. Ich muss sagen, ich war vor der Präsentation noch recht angetan. Da hat sich jetzt nicht so viel dran getan, aber ich habe irgendwie festgestellt, es fehlt mir an manchen Stellen so ein bisschen die Liebe zum Detail. Irgendwie, es ist mir dann zu unrealistisch, weil es ja eigentlich realistisch sein sollte. Es sollte die junge Lara sein, die irgendwie in ihre Rolle wächst, die erst zu dem werden muss, was sie dann später oder was sie für uns jetzt eigentlich momentan darstellt. Und kann gleich mehr, als sie es vorher konnte. Ja, und ja, das vielleicht nicht unbedingt, aber irgendwie so Sequenzen, in denen sie da irgendwie gegen zig Leute mit Schusswaffen kämpft und die alle so ausschaltet mit ihrem Bogen da oder irgendwie, wo sie ein Seil, ja, ich weiß, aber ohne Handschuhe, mit den Händen, ohne. Ich habe übrigens, das habe ich irgendwie auch sofort angemerkt, sorry, dass ich unterbreche, aber uns haben ein paar User darauf aufmerksam gemacht, dass sie offenbar den Bogen rausgeholt hat und sich quasi an dem Bogen an dem Seil hat runterrutschen lassen. Also nicht mit bloßen Händen, sondern halt an dem Jagdbogen. Gut, also ich bin, da waren sie clever. Ich bin immer noch irgendwie gespannt auf das Spiel und ich habe auch Lust, aber ich habe auch so einen kleinen Wehmutstropfen und ein wenig Angst, dass es dann halt doch irgendwie drauf hinausläuft, dass die Sachen, weswegen ich halt Lust drauf habe, nämlich, dass das Spiel irgendwie einen schönen inhaltlichen Verlauf dieser Figur zeigt und sowas, dass das vielleicht dann doch irgendwie so ein bisschen ins Hintertreffen rückt für Action. Vielleicht wirst du so diese Diskrepanz auch haben, wie bei einigen Spielen, bei den GTAs hast du ja oft, dass der Charakter, den du spielst, in den Cutscenes jemand komplett anderes ist als den du spielst. Und mich würde es nicht wundern, wenn du quasi James Bond Lara dann dort hast, die ja sehr James Bondige Sachen gemacht hat im Gameplay, was man dort gesehen hast, mit dem Fallschirm dann von dem kaputten Flugzeug runterfallen und da entlang und so weiter. Dass die auf einmal hier wie so eine Mördermaschine da durch die Level da geht und dann in den Cutscenes auf einmal tut ihr der linke Knöchel weh und sie muss dann getröstet werden von Gedanken an ihrer Mama. Um danach dann direkt wieder den Dauerlauf anzufangen. Ja, sie wurde unchartifiziert. Ich fand's okay vom Spiel her aus, aber jetzt noch nicht ganz da, wo ich es mir gerne gewünscht hätte. Ja, also man muss auf jeden Fall auch hier wieder, man muss abwarten. Ich fand, das sah aber echt sehr schön aus. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr auf gescriptete Actionsequenzen Wert legt. Ich hoffe, dass du viel wirklich erkunden kannst, dass du dich wirklich alleine durch den Dschungel da schlagen musst. Ich finde auch dieses Jagdfeature finde ich echt ganz nett. Also von mir aus kann es auch hier durchaus weniger Bombast sein, weniger krasse Actionsequenzen, weniger Sequenzen, wo du irgendwie einen Wasserfall runterstürzt und in letzter Sekunde, wenn du auf X drückst, dann den Fallschirm aufmachst, um irgendwo zu landen, sondern ich will echt so eine ruhige und verletzliche und verwirrte Lara, die sich halt erst in so einer neuen Welt zurechtfinden muss und damit auch der Spieler, also darauf hoffe ich so ein bisschen. Und das ist auch so eine Sache, ich weiß, es ist ja auch nur ein Trailer und der soll irgendwie Eindruck machen, aber da hat es mich irgendwie schon genervt, wie wie du es gerade auch schon angedeutet hast, Tim, mit dem Realismus, also was sie innerhalb von 10 Minuten da einsteckt, das fand ich schon bemerkenswert. Also, weißt du, und sie humpelt ein klein wenig, ja, dann sie in der Cutscene danach. Aber, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich voll auf meinen eigenen Rechner gespuckt. Aber ich meine, die fällt erstmal diesen Wasserfall runter, kann sich gerade in letzter Sekunde noch retten, indem sie volle Kanne auf so einen Ast knallt und sich an dem fallen lässt, also festhängt. Also lass du dich mal aus 5 Meter Höhe so mit deinem vollen Körpergewicht auf einen Ast fallen und nicht wie sie aus 50 Meter Höhe. Und dann zeig mir mal, wie gut es dir noch geht, nachdem sie vorher schon irgendwie Schläge eingesteckt hat und irgendwie sich durch Schusssequenzen schießen musste. Also dachte ich, ey Leute, nehmt doch 3 von diesen krassen Szenen raus, aber zeigt mir dann, dass sie wirklich verletzlich ist, weißt du, und dass du wirklich Angst um sie als Charakter hast und denkst, also ich hätte mir gewünscht, dass ich nach dem Trailer den Eindruck gehabt hätte, so, ach krass, das ist mal ein Spiel, da kann ich so einen Scheiß eben nicht machen, da kann ich nicht irgendwie 10 Meter tief fallen, da kann ich nicht quasi 5 Leute innerhalb von 30 Sekunden ausschalten und steck einfach so Treffer weg, Hauptsache ich springe mich danach mit einer akrobatischen Luftrolle in irgendeine Deckung. Und sie haben aber für mich genau diesen Fehler gemacht, das fand ich ein bisschen schade, aber trotzdem finde ich noch eins der Spiele, auf das ich mich noch eher freue als auf viele andere. Du siehst dann, also den Aspekt, wenn wir bei der Sony-Konferenz dann nochmal ansprechen, Spiele, die dann eben tatsächlich in die Richtung gehen und dadurch herausstechen, ja, dass sie eben nicht alles auf rauswerfen, was sie überhaupt auf dem Rechner dann stehen haben. Das spielt halt zu der Zeit, als Lara noch ein kleiner Junge war. Als sie einfach noch mehr einstecken konnte, ja, und echte Eier hatte. Da Eier auch schon mochte ich sie am liebsten. Als sie noch in den Laden ging und sagte, den Stork Riesen bitte, Frau Lange. Genau. Auch gezeigt auf der Microsoft-Pressekonferenz, später bei Ubisoft auch noch ein bisschen länger. Mich hat es erschreckend, weil ich gerade Max Payne 3 durchgespielt habe und du dort auch jetzt in der Präsentation teilweise Bullet Time und sowas gesehen hast. Splinter Cell Blacklist. Ich hab mich tatsächlich an Max Payne erinnert gefühlt. Warum auch immer. Und das sollte eigentlich... Für mich jetzt nicht unbedingt als Nicht-Splinter Cell-Fan hat es für mich als Außenstehender nicht wirklich die Serie ausgemacht, aber jetzt ist auch Action pur angesagt dort. Also ich habe mich sogar sehr an Assassin's Creed erinnert gefühlt, muss ich sagen. Also wie er da quasi aus vollem Lauf sich da irgendwelche Wände hochgehangelt hat und dann akrobatisch wie so ein Panther aufs Dach gesprungen ist und von da sich halt irgendwo runterfallen lassen und damit irgendwie noch 3 Typen zu erledigen. Ja, da dachte ich spontan, ja, also da hat jemand sich die letzten Assassin's Creed Spiele sehr genau angeguckt, aber ich meine, immerhin klauen sie von sich selbst. Immerhin klauen sie von sich selbst. Ich kann natürlich den Vergleich jetzt nicht mit dem letzten, da Conviction, glaube ich, war das letzte, Splinter Cell. Ja. Ja, nicht wirklich geben, weil ja, ich nur ich die Älteren kenne, aber da war es ja auch eine Serie, die sehr, sehr extrem eben auf Stealth gegangen ist und es darum geht, dass du dich mit Sam Fisher dann wirklich in den dunklen Ecken verstecken musst und an der Decke entlang hangeln musst, eher in die Hitman-Ecke fast schon dorthin gegangen. Jetzt ist es eben, ja, Assassin's Creed, Action, Max Payne, Slow-Motion, Geballer, Typen Messer in die Kehle rammen und was auch immer. Also auch hier wieder, das muss ja nicht heißen, dass es ein schlechtes Spiel wird. Das, also wird vielleicht echt ein tolles Splinter Cell. Aber wie so oft, man wiederholt sich jetzt schon eigentlich, auch da habe ich so ein bisschen die neuen frischen Impulse vermisst. Also von der ersten Sekunde bis zur letzten gab das wirklich nicht eine Szene, keine einzige Sequenz, keine Einstellung, kein Gameplay-Feature, wo ich gedacht habe so, ach, krass, geil, ey, warum ist denn vorher keiner auf die Idee gekommen? Das sieht jetzt gerade richtig gut aus, ich bin interessiert, erzähl mir mehr. Weißt du, das hatte ich nicht, das war halt so, ja, Splinter Cell, so nach den ersten paar Sekunden war klar, in welche Richtung es gehen würde und das einzig Überraschende war, dass er am Ende von diesem Gameplay-Demo, dass er wirklich den Typen da erschossen hat, also Sam Fisher hat ja dann... Ich hab's erwartet, 100%, dass der Typ sich selbst erschießt. Erst dachte ich, okay, jetzt knallt einen ab und dann dachte ich, ah nee, der wird dich schon nicht abknallen, das wäre ein bisschen zu plump. Und dass das dann doch noch gemacht hat, das fand ich, ja, war zumindest für mich nicht unbedingt zu erwarten. Aber ich muss auch sagen, ich habe seit Splinter Cell 2, glaube ich, keinen Teil mehr gespielt, deswegen weiß ich gar nicht, in welcher geistigen Verfassung Sam Fisher gerade so ist. Aber mir ist aufgefallen, der sieht jetzt 10 Jahre jünger aus als in den ersten Spielen, kann es sein? Der wird immer jünger. Er hat auch eine andere Stimme auf jeden Fall. Ich glaube, es war ja Michael Ironside im Original, ja, der Schauspieler. Sehr lustig. Der jetzt aber, kann seine natürlich, dass es jetzt nicht so direkt stimmt, aber ich habe ihn irgendwie nicht so direkt rausgehört aus der Stimme. Nee, also ich glaube auch echt, ist das ein anderer mittlerweile. Ja, du musst ihn ja auch dann wieder jünger machen, damit du dann die nächsten 10 Sequels abfeiern kannst. Es wäre nicht das erste Prequel, was irgendwie... Die Rolle von Sam Fisher wird jetzt gespielt von Klaus-Dieter Wollitz. Ja. Ja, auch hier, also. Lass uns abwarten. Lass uns abwarten. Ja, auch gezeigt wurde, aber jetzt nicht Gameplay-mäßig groß, aber natürlich große Microsoft- und Epic-Serie Gears of War Judgment. Gameplay konnte man nicht sehen. Ne? Das war ja nur ein Trailer gewesen. Jetzt programmiert oder gemacht nicht von Epic selbst, sondern von People Can Fly. Das waren die Bulletstorm- und Painkiller-Macher. Und speziell Painkiller wird ja, glaube ich, gilt unter Fans als gelungenes Spiel. Zumindest Gears of War bin ich persönlich nach dem zweiten Teil, aber den ich auch vor ein paar Monaten durchgespielt habe, relativ durch mit der Serie. Ich kann, wir haben hier jetzt nicht gerade den großen Gears of War-Fan da, der also, sich ja, ergießen würde darüber. Die Sache ist, ich habe es immer... Ich hoffe, dass sich hier keiner ergießt. Ja, ich ein bisschen. Immer ganz gerne aber gespielt. Anderem. Aber so nachdem ich jetzt den dritten Teil durchgespielt habe, bin ich auch irgendwie satt an dieser Serie geworden. Ich muss sagen, ich habe Mass Effect 3 noch nicht gespielt, wo sich alle über das Ende aufgeregt haben. Für mich war das Gears of War 3 Ende zum Kotzen. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich Gears of War 3 immer noch nicht gespielt habe. Und deswegen, dass sie da jetzt irgendwie ein Prequel machen, wo ja scheinbar der Cole und der Bert, Ernie. wie meine Mama gesagt hat, Ernie und Bernie. Der Blondschopf, die beiden scheinen ja irgendwie die Hauptrolle zu spielen. Da haben sie auf jeden Fall irgendwie schon wieder, holen sie die Leute, die auf diese flapsig coolen Sprüche von maximal pigmentierten Menschen stehen, holen sie damit auf jeden Fall ab und ein ungleiches Duo, bla bla bla. Ich habe da ehrlich gesagt nicht mehr so... Ja, also wenn Chris morgen wieder da ist, wird er uns sagen, warum wir alle falsch liegen, warum es das beste Spiel aller Zeiten ist und die Geschichte so toll ist. Aber also ich glaube, nicht mal ein Gears of War Fanboy, also Chris ist ja mega Fanboy und ich bin so ein halber Fanboy. Ich habe, wie gesagt, Gears of War 1 und 2 bislang nur gespielt, den dritten noch nicht, dazu bin ich noch nicht gekommen. Fand die auch beide echt sehr, sehr geil, also ich bin eher Fan, als dass ich dann nicht Fan bin, aber ich muss sagen, also selbst ein Fan, glaube ich, kann jetzt diesen Mini-Trailer gestern zu Judgment kann nicht so wahnsinnig viel abgewinnen, denn das hätte jetzt wirklich ein Video aus absolut jedem Gears of War Teil sein können. Also ich fand auch hier, da fand ich absolut nichts beeindruckend. Das war halt eine fertige Render-Sequenz, das hätte jetzt der Anfang von Teil 2 sein können, das Ende von Teil 3 oder irgendwas aus der Mitte von Teil 1, kann kein Mensch sagen. Das Einzige, was ich fast ein bisschen lustig wieder fand, war, dass mittlerweile ja fast alle Trailer oder sehr viele auf so eine ruhige, düstere, melancholische Grundstimmung setzen. Hat ja so Gears of War die Trailer damals mit Hurt von Johnny Cash und so ein bisschen angefangen, so einen Trend zu begründen. Und während das jetzt viele andere oder sehr, sehr viele andere zumindest auch machen, war der Trailer gestern zu Gears of War Judgment war halt mit so einer schnelleren Musik, die fast so ein bisschen an Dubstep schon wieder erinnerte. Also aber du hast schon genug Dubstep in den ganzen Konferenzen allgemein. Also, okay, es war nicht Dubstep, aber da habe ich erwartet, dass sie auch hier wieder sich irgendein trauriges, melancholisches, nachdenkliches, düsteres Lied aussuchen. Und da war es dann irgendwie eher ein bisschen was Schnelleres. Das war bizarrer und traurigerweise das Einzige, was mich am Trailer echt überrascht hat. Und den Rest fand ich... Also ist absolut kein Grund, jetzt schon in Begeisterung zu verfallen, weil ich das sehr beliebig fand, muss ich sagen. Vielleicht ist es ja auch ein Markenzeichen ein bisschen von People Can Fly als Entwickler, die hier eher so den Spaß beim Ego-Shooter ein bisschen in den Vordergrund stellen. Und was die für Impulse der Serie dann geben können, die es eben für mich als Gamer vielleicht abhebt davon, der allerspätestens nach Gears of War 3 wirklich abgeschlossen hat mit dem Ganzen und ich brauche eigentlich auch keins mehr. Ob es mich da noch hinterm Ofen hinterher vorlockt, mal sehen, was noch kommt. Gut, ja, über Forza 4, glaube ich, brauchen wir nicht sprechen. Da bin ich auch nicht wirklich drin. Ja, wird bestimmt super. Wird auch bestimmt. Andere Sachen. Steht euch was an. Ich spiele das immer gern. Ja, ist halt ein Rennspiel, ne? Wir brauchen da halt auch nicht drüber reden. Man wird keine Innovationen, die machen immer irgendwie so kleine Sachen, die dann wieder ganz nett sind, die man nicht unbedingt braucht, aber die irgendwie funktionieren. Und das wird eine gute Simulation sein, Punkt. Das war jetzt auch kein Diss gegen dieses Spiel. Ich meine schon ernst, das wird bestimmt super. Ich werde es nur im Leben nicht spielen, weil es ein Rennspiel ist. Was soll ich damit? Ja, Geschmackssache. Ja, ich kann nie den Unterschied dann zwischen Project Gotham Racing und Forza wirklich im Kopf auseinanderhalten, weil es auch nicht unbedingt in die Rennspielsparte geht, die ich mag. Die ist dann eher bei EA gegeben im Moment mit den Need for Speeds. Ja. South Park hatten wir drüber gequatscht, Smart Glass hatten wir drin, Voice Commands über Kinect und sowas. Ja, Dance Central 3 mit Usher hat sich auch erledigt, aber... Ich finde übrigens diese Smart Glass-Sache, ne? Also auch hier, ich sehe da Wii U erstmal, das war das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, so diese Tablet-Geschichte. Und auch hier bin ich echt zerrissen, weil auf der einen Seite finde ich es, technisch ist es schon echt beeindruckend. Wenn es funktioniert, finde ich es rein, aus technischem Aspekt finde ich es ziemlich geil. Auf der anderen Seite frage ich mich, was zur Hölle soll ich damit? Also stell mal vor, weil gesagt wurde, du kannst, während du irgendwie deine Lieblingsserie im Fernsehen guckst, kannst du dir über das Tablet dann Informationen dazu anzeigen lassen. Ja, Alter, stell mal vor, du guckst mit irgendwem, guckst eine Serie oder einen Film und nebenher hat jemand noch so ein leuchtendes Tablet auf dem Schoß, ja genau, und sagt, ach guck mal, was ich hier gerade lese. In der Szene hatte der dritte Beleuchter, hatte der weichen Stuhlgang, deswegen mussten sie die nochmal wiederholen. So, Alter, halt die Fresse, ich will den verdammten Film gucken. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so kontraproduktiv ist. Das klingt für mich nach einem lustigen Gimmick, aber absolut überflüssig. Also was soll ich mit dem Scheiß? Ich sehe schon, also ich glaube, das ist ein Verkaufsargument für die Leute, die gerne alles miteinander vernetzt haben und nicht eben dann 1000 Geräte zu Hause stehen haben. Wenn sie jetzt ihr iPad oder ihr Android-Tablet oder ihr Android-Handy dazu benutzen können, um da, was weiß ich, einen Film im Flugzeug zu gucken und da zu Hause weiterzuschauen, was auch immer, da gibt es bestimmt die Leute, die das dann ganz gut gebrauchen können. Ich glaube nicht, dass es eben, wie du gerade erwähnt hast, dass wirklich der große Massenmarkt danach gegiert hat, das haben zu wollen. Es ist nett, um es zu haben. Ich hätte dem vielleicht als Microsoft nicht so viel Zeit auf der Präsentation dann gegeben. Ja, daran merkt man, dass Microsoft wirklich mit Händen und Füßen alles dran setzt, zu versuchen, aus der Xbox wirklich so dein Entertainment und Lifestyle Center jeder, zu machen. Jeder versucht natürlich dann seine eigene Konsole als Zentrum, Entertainment-Zentrum und so viel zu vernetzen, dass du eine Möglichkeit sagen musst, nee, ich brauche doch lieber das Apple TV, anstatt die Xbox dann drunter, weil da hast du auch dein Netflix, da hast du auch, Internet Explorer haben sie jetzt auch offiziell vorgestellt. Ja, Internet Explorer. Toll, ne? Endlich sind wir im Jahr 1994 angekommen. Ja, Bing-Suche gab es ja jetzt auch schon. Die gibt's schon lange, ja. Kannst du einfach vor deinem Xbox Kinect sehen und sagen... Bing-Porn. Ich würde es probieren. Mal sehen, was dabei rumkommt. Okay, das sollte es zu Microsoft sein. Hattet ihr noch was für die? Sonst würde ich gleich mit EA weitergehen. Ich glaube, wir können zu EA, wa? Ja. Wir können zu EA. Nur, also abschließend nochmal, ich muss auch sagen, mein Highlight war echt South Park, weil ich einfach, AJ Parker und Matt Stone sind halt einfach die geilsten Schweine, wie die auf die Bühne kamen. Und auch gleich alle gedisst vorne. Ja, sich erstmal ein bisschen über die ganzen Sachen lustig gemacht haben. Stell dir mal vor, und während du im Ofen sitzt, kannst du deinen Kühlschrank kontrollieren. Das fand ich sehr lustig. Und da dachte ich, ey, als die von der Bühne gegangen sind, nein, bitte bleib da, bitte mach den ganzen Rest, bitte macht ihr das. Bleibt doch noch ein bisschen. Ja, bleibt doch noch ein bisschen. Und ich hoffe wirklich, dass das South Park-Spiel geil wird. Also den kaufe ich wirklich ab, dass sie begeistert von dem Spiel waren. Also als sie gemeint haben, so ey krass, das war das erste Mal, dass wir dachten, dass jemand irgendwie so den Geschmack und den Look und Feel von South Park in einem Spiel transportiert. Und als sie quasi gezwungen waren, sich zu überlegen, ja wo steht denn eigentlich Kennys Haus und so, weißt du? Also, wie kommt man da hin? Genau. Ey, also den habe ich abgekauft, dass das wirklich echt ein geiles Spiel wird, was zumindest für die Fans eine absolute Freude wird zu spielen. Ja, man merkt den beiden auch über die Jahre hinweg an. Das sind beides Gamer mit den ganzen Spielereferenzen, die du da hattest und die ganze Nintendo Wii-Folge damals mit Cartman, der sich einfrieren lässt, weil er nicht 3 Wochen warten kann, bis das Ding dann endlich rauskommt und so weiter. Und ich glaube, die mit ihrem Verständnis, was Humor und auch was Gaming als Fans da angeht, werden schon dafür garantieren, dass wir als nicht nur South Park, sondern auch als Gamer einfach ein gutes Spiel bei rumbekommen. Ne? Also ich freue mich sehr auf das Rollenspiel, was es letzten Endes sein wird und ist ja auch genau meine Kragenweite und es wird ein gutes Ding. Ist es exklusiv, Microsoft, oder ist es... Ja, wohl irgendwie das erste DLC ist Xbox exklusiv. Ja gut, ich spiel's auf der PS3 dann, egal. Also Highlight auf jeden Fall Asche. Gut, ja, ich würde mich anschließen Highlight-mäßig, aber auch nur rein deswegen, weil ich jetzt kein Halo-Gamer bin. Wahrscheinlich hätte ich Halo da auch dann nach vorne gesetzt. Wie sieht es bei dir aus, Tim? Ich schließe mich den an und Asche als Abführmittel. Achso, ja. Oh, ich möchte ändern. Nike Plus Training mit Kinect ist mein Highlight. Ey, auch diese ganze, dass du jetzt irgendwie quasi 2 Basketballspiele parallel gucken kannst, das ist ja cool für Amerikaner und Kanadier. Für den Rest der Welt waren es verschenkte 20 Minuten. Wirklich. In Kanada spielen die doch nur Eishockey. Da kannst du eben... Do you love Hockey? Yes, you do. No, I don't. Wirklich, ist mir scheißegal. Interessiert mich alles nicht, diese Sportkacke. Och Mann. Für den deutschen Markt völlig uninteressant. Apropos Sportkacke und mehr. Wir sind bei EA, ja. Die natürlich alles sehr gut können. EA ist eingestiegen... Ja, die alles sehr gut können. Die alles sehr gut können. EA, dafür steht es ja auch in der Abkürzung. EA ist gleich eingestiegen in die Konferenz mit... Everything awesome. Für mich zumindest einem lang erwarteten Spiel. Das wurde zwar schon ein bisschen gespoilert in den Tagen vorher mit Screenshots. Also ich hatte schon Screenshots von dem Spiel gesehen und was so die Grundausrichtung dann angeht, aber Dead Space 3 wurde dort gezeigt und ich habe ja schon oft genug mich darüber ausgelassen. Ich liebe das erste Dead Space, für mich trotz der zugegebenermaßen anderen Ausrichtung, die Dead Space 2 hatte, war es immer noch mein Spiel des Jahres im letzten Jahr. Dead Space 3, so sehr ich es auch spielen will und so weiter, hat mich ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Ja, no? es wirkt sehr actionlastig und sehr weit weg von dem, da wären wir wieder bei der Beklemmung und bei diesem ganzen Horroraspekt. Es ist halt irgendwie, man hat da jetzt scheinbar auch seinen Buddy irgendwie und dann fluchen die ständig und ich fand es schon einen gewagten Schritt, den Isaac in Teil 2 sprechen zu lassen und dass er dann jetzt auf einmal so ein Ersche-Tretender. Er könnte Gears of War Buddy sein. Eben genau, es könnte Coltrane sein und. Ja. Rieseninsekten also und ja. Genau, um da nochmal auszuführen, was wir dort gesehen haben. Isaac ist zusammen mit einem anderen Kollegen, der einen anderen Anzug mit roten Augen dann hat, auf einem Eisplaneten unterwegs. Ich hasse Eisplaneten. Lost Planet. No? Ja, vielleicht auch erst seit, nicht erst seitdem, aber das war wirklich so der absolute Tiefpunkt. Ich hasse Eisplaneten, wirklich. Warum auf dem Eisplanet? Weil dort angeblich alles, was die Geschichte von Teil 1 und 2 zusammenbindet, dort ist der Ursprung des Markers und was auch immer. Ja, aber warum denn gerade auf dem Eisplaneten? Ey, kann es nicht so ein dunkler Ascheplanet sein oder so? Warum Eis? Gott, ich hasse Eis. Ich hoffe nur, dass du nicht auf deine Temperatur achten musst, wie bei Lost Planet. Das war das Allerschlimmste auf der Welt. Ja, die ersten Gedanken, die mir bei dem Ganzen gekommen sind, tatsächlich, dass ich dort nicht wirklich per se das normale, übliche Dead Space gesehen habe, sondern einen sehr großen Influx an anderen Serien, Lost Planet, das Look and Feel, ne? Nicht nur der Eisplanet, den du dort gesehen hast, auch der eine große Spinnenkrabbenentgegner, nee, was war das für ein Ding? Dieser Tausendfüßler, den habe ich, glaube ich, 1:1 schon in Lost Planet 2 bekämpft und fand ihn da. Und in 500 anderen Spielen. In 500 anderen Spielen auch. Dann das, was du erwähnt hast, Tim, dass du dort eine Koop-Funktion hast, die nicht gezwungen sein soll. Also das Spiel soll angeblich im Singleplayer auch alleine durchspielbar sein, das haben wir jetzt dort nicht gesehen. Aber Isaac ist mit seinem Buddy dort herumgelaufen, die sich coole Sprüche nach Binary Domain und Gears of War Art dann abgelassen haben, werden die durchgelassen. Ey, fuck man, ey, kill den dort. Ah, ja, der steht nicht nochmal auf. Oh. You'll only die twice, baby. Also ganz so krass wie jetzt. Ja, ich weiß, ich übertreibe. Aber im Prinzip finde ich auch, also selbst das ist mir eigentlich schon zu viel. Wenn der eine dem anderen zuruft, wie, ey, da, dieser Reaktorkern gerät außer Kontrolle, weich ihm aus. Der andere sagt, ach nee, ohne Scheiß, ist mir schon zu viel. Also ich weiß nicht, ob Dead Space das braucht. Auch hier wieder, wie so oft, das mag ja für sich gesehen, mag das dann irgendwie ein cooles Feature sein und dann auch ein gutes Spiel. Aber ich meine, wir freuen uns ja alle auf Dead Space, weil Dead Space nun mal gewisse Qualitäten hat. Und wenn man sich zu sehr von dieser Formel wegbewegt, dann gerät man halt schnell in die Gefahr, so sehr beliebig zu werden und sich in eine Riege einzureihen von Spielen, die allesamt sehr, sehr ähnlich sind. Also natürlich muss sich eine Serie weiterentwickeln, wie jede Serie, die nicht auf der Stelle treten will. Aber ich finde, man sollte dann doch den Kern und die Substanz nicht komplett außer Augen verlieren. Und ich sehe zumindest die leise Gefahr, dass Dead Space 3 diese Falle tappen könnte. Die Gefahr ist auf jeden Fall da. Und so wenig man natürlich auch bisher von Dead Space 3 gesehen hat, die Narrative, die dort reingegangen ist, so wie sich Isaac als Person von Teil 1 und auch für mich zumindest logischerweise in Teil 2 weiterentwickelt hat, wo das hingegangen ist, ich hatte nicht das Gefühl, dass es der Isaac ist, der dort dann nicht nur durch die Sprüche, die sie untereinander abgelassen haben, sondern einfach, wie er dort am Anfang runtergeflogen kommt auf dem Planeten mit. Und war das die Frau, die im zweiten Teil... Ich hab's noch nicht durchgespielt. Ach, spiel's doch endlich mal durch. Ja, Dead Space 2 ist geil. Ja, aber irgendwie hat mich der erste mehr gekickt, muss ich sagen. Der erste hatte auch... Lag vielleicht daran, dass das irgendwie was Neues war, das erste Dead Space... Aber ich weiß nicht. Ja, wir wollen das jetzt auch nicht zu einer großen Dead Space. Kein Dead Space Podcast. Aber was ich noch in dem Zusammenhang sagen wollte, ist, was ich wiederum erfreulich fand, war, im Vorfeld wurde ja jetzt nicht unbedingt direkt im Vorfeld zu der E3, aber zu einem Dead Space 3 wurde ja gemunkelt, ob es vielleicht als Ego-Shooter kommt. Das scheint nicht so zu sein und das finde ich sehr gut. Die Frage ist, ob jetzt Also ich finde es gut aus dem Aspekt, weil die Steuerung ja auch ein Teil dieses Erlebnisses war. Wenn sie jetzt allerdings so auf Action setzen, ist es auch wieder hinfällig, weil dann nehmen sie sich damit quasi, sägen sie sich selber am Stuhl. Also Teil 2 ist auch schon sehr mehr auf Action gegangen. Wir haben ja oft, wenn wir über die Spiele gesprochen haben, den Vergleich gemacht zwischen Alien und Aliens, dem Filmvergleich zwischen Dead Space 1 und Dead Space 2, der auch durchaus legitim ist. Jetzt sind natürlich Sachen auf Dead Space draufgekommen. Beim zweiten Teil konnte ich das zumindest noch ignorieren, da habe ich keinen Multiplayer gespielt, auch wenn ich den persönlich nicht gebraucht habe. Hier, wenn das Spiel so zugeschnitten ist, dass du tatsächlich ein Koop-Erlebnis hast und es tut mir leid, ich bin kein Koop-Spieler, ne, da bin ich vielleicht auch in der Minderheit. Ich habe es wirklich tatsächlich lieber so ein gut gebautes Singleplayer-Erlebnis dort zu haben, wo ich mich auch richtig dann reinversetzen kann. Bin ich absolut bei dir. Eben, ne? Dieser scheiß Multiplayer-Wahn, das geht mir so auf den Keks. Also wenn es irgendwie halt ein Bonus-Feature wie bei Dead Space 2 ist, ist halt ein eigener Spielmodus, der aber mit dem Singleplayer-Erlebnis nichts zu tun hat, fließt in Ordnung. Also ey, warum nicht? Also wenn darunter das eigentliche Singleplayer-Erlebnis nicht leidet, habe ich da kein Problem mit. Aber dass jetzt selbst in den Story-Modus, dass da jetzt irgendwie so eine Koop-Komponente reinkommen muss und jetzt schon wieder irgendwie 40% davon irgendwie der Multiplayer-Modus ist vom gesamten Spiel. Mir geht es so auf den Keks. Ich will alleine sein. Also mal gucken, ob sie tatsächlich dann, wenn sie den Aufwand reintun, es soll tatsächlich eben optional sein, dass es eben nicht nur so ist, dass du dann, wenn du nicht zu zweit spielst, dann hast du nur noch die Hälfte der Gegner und eben keinen Kommentar zwischendurch, weil dann könnte ich mir vorstellen, dass das Balancing vielleicht nicht so gut funktioniert. Ich fand es auch ein bisschen so sehr wie Dead Space 1 aus einem Guss gewesen ist. Ne? Da hat ja alles schon Sinn ergeben, was du dort hattest. Dein Anzug ist tatsächlich so ein Minenarbeiter im Weltraum, ne? Mit der eigentlichen der Schweißmaske, also zum Schweißen, die er dann davor hat, mit dem Licht, was da ist, und die Waffen waren alles so Schweißgeräte. Das war und alles so schön. Warum hat er immer noch seinen Schweißeranzug an, wenn er dort auf einer ich kill jetzt Monster-Mission dann unterwegs ist? Ja, die haben natürlich gemerkt, dass der Schweißeranzug rein zufällig auch ein Multifunktions Kampfanzugstool ist und deswegen hat er gleich in der Schweißer ist der gefährlichste Job auf diesem unseren Erdball. Einen anderen Planeten im Weltall, in der Zukunft wie auch in der Vergangenheit. Schweißer. Ich kenne übrigens einen der drei letzten Pipeline-Schweißer hier in Deutschland. Wollte ich nur mal anmerken. Einer der letzten drei, aber die anderen beiden hast du noch nicht kennengelernt. Nee, die sind auch meistens auf Auslandseinsätzen und diese Pipeline-Schweißer-Partys sind auch nicht so viel besucht. Ich wollte gerade sagen, bist du in irgendwelchen Pipeline-Schweißer-Foren unterwegs oder so? Hey, würd euch gern mal treffen, Jungs. Man muss ja mal ein zweites Standbein aufbauen. Game-Journalismus geht nicht immer. Nee, irgendwann, wenn Windelbabies mal down ist. Dann grüß doch mal deinen Pipeline-Schweißer-Kumpel jetzt. Er heißt Werner. Hallo Werner. Hallo Werner. Auch guter Freund von mir. Hallo Werner. Hallo Werner. Gut. Ich will jetzt auch über Dead Space, weil es nicht zu sehr schwarz malen. Nö. Ich hab meine Ansichten über die Serie. Ich werde es spielen und ich werde mich dazu auslassen, wenn es dann endlich mal da ist. Anfang, Mitte 2013, Entschuldigung, soll es dann kommen. Weiter vorgestellt bei EA SimCity, gab es nochmal als Facebook-Game, SimCity Social, plus das neue SimCity ohne Untertitel, was schon seit langer Zeit angekündigt ist mit Online-Anbindung. Ich habe SimCity auf dem Super Nintendo gern gespielt. Ach Gott, das ist ja 100 Jahre her. 1000 Jahre her mindestens. Ich habe es auf dem Saturn-Game gespielt. Oh, SimCity 2000. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich glaube, mir ist das mittlerweile alles zu komplex und zu aufwendig, deshalb will ich mich dort auch nicht zu großen Aussagen hinreißen lassen. Es ist im Moment nichts für mich, das neue SimCity. Wie war auf Facebook jetzt? Auf Facebook gibt es ein Facebook SimCity Game, SimCity Social, wo sie nochmal ellenlang drüber geredet haben und es gibt ein richtiges neues SimCity, was dann auch online funktionieren soll, ohne Will Wright an der Spitze, der ist ja mittlerweile anderweitig unterwegs. Aber hey, SimCity ist SimCity. Es schaute gut aus von der Grafik. Ich finde übrigens so ein Facebook SimCity finde ich jetzt nicht verwerflich. Ich weiß, dass jetzt viele jetzt schon Schaum vor dem Mund haben, dass SimCity auch quasi für Casual-Spieler jetzt angeboten wird, für Mama und die kleine Schwester auf Facebook. Aber Jim Sterling von Destructoid hat mal einen sehr guten Punkt gemacht, weil er meinte, eigentlich sind die Casual-Spieler, über die wir als Hardcore-Spieler so gern herziehen, sind weitaus cleverer als wir eigentlich. Die spielen Spiele, zahlen keinen Cent dafür, so lange wie sie wollen. Und wenn sie keinen Bock mehr darauf haben oder nicht bereit sind, um was zu bezahlen, hören sie halt einfach auf damit und lassen es oder spielen halt irgendwie was Neues und gehen weiter so ihres Weges. Wir als Hardcore-Spieler zahlen jedes Mal 50 bis 60 Euro für einen Titel, regen uns im Vorfeld tierisch über alles auf. Irgendwie das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Tag 1 DLC, Special Edition Wahnsinn, alles scheiße. Im Prinzip also niemand ist ja so unzufrieden wie wir als Gamer, also weißt du? Und Casual Gamer, denen ist es halt alles scheißegal. Die spielen halt ihr SimCity auf Facebook und wenn sie keinen Bock mehr haben, hören sie halt. Oh, hört mal. Da ging noch mein Handy an. Wer ruft mich denn da an? Das muss ich abweisen. Wer ruft dich denn dann? Das ist bestimmt der Verband der Casual-Spieler, der sich sofort bei mir bedanken will. Danke. Oh, wir waren nachher dann im Jahr 2010 angelangt. Medal of Honor und Linkin Park Zeit war wieder gewesen. Ja, Tim, sag mal was. Auch wieder in der Kooperation. Genau, ja, die haben jetzt ein neues Lied von Linkin Park. Das war ja damals zum Medal of Honor Reboot 2010 gewesen mit, keine Ahnung, welcher Song das gewesen ist von den ganz neuen Alben damals. Ja, das war ja, die Sache ist, ich weiß jetzt nicht, ob es das Burn It Down ist, was sie gespielt haben, aber da habe ich mich vorhin mit Wolf schon drüber unterhalten. Und das ist mir eigentlich sehr unangenehm, weil ich bin, ich fand damals Hybrid Theory. Ey, würde ich dir beipflichten. Das ist meine Lieblingsalben von vor 10 Jahren. Und Meteora fand ich sehr, sehr gut. Und dann kam so der Niedergang von Linkin Park. Und jetzt habe ich einen gewissen Musikdienst, bei dem ich kostenlos Musik höre. Und da wird auch gerne mal Werbung geschaltet. Und dann habe ich so die ersten Töne gehört. Und dann saß ich gestern wirklich den ganzen Tag so da und hatte diese Melodie im Kopf und konnte es nicht zuordnen. Und dann kam das nochmal und habe ich draufgeklickt und mir dieses Lied angehört. Und ich habe es bestimmt 5-mal gehört. Und ich wollte mich jedes Mal wehren und es wegmachen, weil es einfach nicht mehr für mich Linkin Park ist. Aber das ist mittlerweile so in so eine Synthie-Depeche-Mode-Richtung gewandert, dass es sich einfach so ins Hirn fräst und man es eigentlich, oder ich, es schon gar nicht mehr scheiße finden kann. Und ich sehne mich auch immer noch nach diesen alten Zeiten zurück, aber Aussage auch für Medal of Honor anwendbar. Das ist ähnlich wie bei Lollipop Chainsaw. Die haben sich wahrscheinlich wieder eine Band genommen. Also Lollipop Chainsaw hat ja das Lollipop von den Lollipop. Genau, mit diesem allseits bekannten Lollipop. Bum, ne? Bum, bum, genau. Bum. Super Ohrwurm fräst sich seit, ich glaube, 1958 jedes Jahr mindestens 20.000 Mal ins Hirn. Und ähnlich könnte es jetzt natürlich auch sein, dass sie sich gedacht haben, hey, wir nehmen für Medal of Honor, weil es letztes Mal wahrscheinlich auch mit dieser Pop-Hymne von Linkin Park so geklappt hat, nochmal ein Lied, was sich einfach gut damit kombinieren lässt und was sich die Leute einfräsen und dann vielleicht Synapsen bilden zu Medal of Honor. Und dann vielleicht, es muss ja irgendwie geklappt haben beim ersten Mal, sonst hätte ja jetzt nicht nochmal die Linkin Park Keule ausgepackt werden können. Ich habe mich gefragt, Wolf, was ist eigentlich mit der Bloodhound Gang passiert? Ja, ja, die besteht ja jetzt nur noch aus, Entschuldigung. Das frage ich mich aber auch, ohne Scheiß. Warum macht keiner mal einen knallharten Weltkriegsshooter mit der Musik der Bloodhound Gang? Ich weiß auch nicht warum. Ich habe gestern mich durch die alten Sachen mal durchgehört, mir das Video zu Mope nochmal angeschaut. Kiss Me Where It Smells Funny. Solche Sachen. Grandios mit dem Fisch, das Musikvideo. Ja. Ballad of Chasey Lane und alles, was zum gewesen Beispiel. Ist. Hey yo, bitches, it's me, Pac-Man. Oh shit, what here comes Pac-Man. Ja, das Traurige an der Bloodhound Gang ist ja aber auch irgendwie, dass die jetzt nur noch aus 3 Originalmitgliedern besteht. Also die sind ja so, die Zeit hat sie alt gemacht. Dann hatten wir Evil Jared, war zu den Game Awards 2008 hier, als wir dort gewesen sind, ne? Evil Jared hat er noch präsentiert, glaube ich. Bei der MTV Game Awards 2008. Richtig. Hideo Kojimi und so. Ich finde übrigens die, jetzt mal ohne Scheiß, die Bloodhound Gang, ich finde die völlig unterschätzt. Also, das ist eine super Live-Band. Super live und jetzt mal wirklich, die Texte, die grenzen teilweise an Genialität. Man muss sich mal wirklich ein Buch daneben legen oder die Lyrics aufmachen im Internet und sich das mal Wort für Wort mitlesen, wovon er eigentlich singt. Teilweise ist es echt geil, der hat so gute Wortspiele und da sind so viele Gags. Ich habe jetzt zu Medal of Honor einfach The Bad Touch verlinkt. Ist viel lustiger als das eigentliche Video im Beitrag. Ja, warum nicht mal auf The Bad Touch schreiben? Warum nicht? Ja. Also ich hoffe, Tim, wir haben ja gesagt, ne, wenn die Bloodhound Gang nochmal hier tourt, gehen wir zusammen dahin. Das nackt. Wort werde ich halten. Vielleicht auch nackt, mal gucken. Sehr gut. Egal, ja, aber wir sind drauf gekommen. Ja, wir sind drauf gekommen, weil ich eigentlich nichts über Medal of Honor zu sagen habe. Also was ich kann da nur zu sagen, es scheint jetzt einfach nochmal realistischer geworden zu sein. Was, finde ich, dann auch schon wieder einen kontroversen Ansatz vertreten könnte. Weil es ist immer schwer, finde ich, diese Gewaltdarstellung des Krieges und diesen psychologischen Aspekt irgendwie dann immer realistischer darzustellen, das kann natürlich, die sagen natürlich alle, sie haben immer die Intention dahinter, es soll abschrecken und zeigen, wie schlimm alles ist. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ja, also die Diskussion hatten wir ja ein bisschen ähnlich schon beim ersten Medal of Honor damals, als wir damals den TV-Beitrag gemacht haben, ging es ja auch darum, dass es so das Alleinstellungsmerkmal von Medal of Honor ist damals gewesen, jetzt ist es auch in der modernen Zeit, aber es findet tatsächlich in einem aktuell stattfindenden Konflikt ab und es ist nichts, was so geschichtsmäßig gemacht wird. Ne? Und letzten Endes kommt aber auch eine Sache, die du kurz angesprochen hast, Wolf, eben, dass man mittlerweile so abgestumpft ist von vielen Sachen und hier im Games-Bereich, da war jetzt nichts, was bei Medal of Honor mich nochmal irgendwie hat aufhorchen lassen, nicht nur in Richtung Gewaltaspekt, sondern auch spielemäßig und so weiter. Ich fand es fast sogar auch schon ein bisschen unglücklich, eigentlich die Star-Serie von EA mit Battlefield vorher direkt dran zu setzen und dann kommt jetzt Medal of Honor, wie ich würde auch jetzt gerne nochmal wieder, kennt ihr mich noch aus den 90er Jahren, wo ich mal ganz groß war? Ich weiß nicht, es hat nichts für mich als Alleinstellungsmerkmal, egal ob Gameplay oder visuell oder inhaltlich mehr gehabt, was mich da nochmal ranzieht. Nur die Linkin Park Musik habe ich mir gemerkt, wo wir wieder beim Anfang wären. Medal of Honor ist wieder so ein Punkt, bei dem ich mir gewünscht hätte, dass auch hier jemand mal so ein bisschen an der Gameplay-Mechanik feilt, dass man vielleicht wirklich zumindest mal versucht, diese Beklemmung und die Angst, die man in so einem Krieg dann wahrscheinlich spüren würde und dieses Chaos in so einem Spiel rüberzubringen. Also ich weiß, dass es nicht zusammenpasst, aber wenn ich mir sowas wie zum Beispiel Dark Souls angucke, weißt du, wo du wirklich dir jeden Schritt ganz genau überlegst, wo du, wenn du am Horizont nur irgendwie erahnst, dass da vielleicht ein Gegner stehen könnte, bleibst du erstmal eine halbe Minute stehen und fragst dich ernsthaft, ob du es jetzt wagen kannst, dich an dem irgendwie vorbeizuschleichen. Also möglicherweise ist der nächste Schritt dein letzter und alles, was du bis dahin geschafft hast, ist umsonst. Und wenn jemand versuchen würde, mal dieses Gefühl auf so einen Ego-Shooter zu übertragen, dieses Gefühl zu reproduzieren, das fände ich, glaube ich, ein unglaublich spannendes Experiment. Ich würde es gerne mal sehen, wie sich so ein Shooter anfühlt, bei dem du quasi wirklich, wirklich Angst vor jeder Handlung hast, vor jedem Schritt, vor jedem Gegner, den du vielleicht irgendwo hörst. Also ich meine, was gibt's ja so mit ich glaube, Arma ist ja so ein relativ realistischer Military-Shooter und so. Also das gibt's ja schon, aber das spricht ja jetzt irgendwie dann doch eher ein relativ kleines Publikum, sag ich mal, unter den Gamern an. Und ich würde es echt gerne mal sehen, wie es aussehen würde, wenn du ein Triple-A Massenmarkttitel rausbringst, der aber halt so funktioniert, dass du eben nicht quasi von einer Actionsequenz zur anderen hetzt und dann wirst du halt dreimal angeschossen, dann ist dein ganzer Screen voller Blut. Das heißt, du begibst dich halt 15 Sekunden in Deckung, bis du wieder automatisch geheilt bist und dann springst du wieder aus der Deckung und ballerst wieder weiter, wie du es vorher schon gemacht hast. Also auch da finde ich, Mann, warum hat denn keiner mal den Mut, ein bisschen was Neues zu machen? Ja, ich merke da aber auch schon, wie sehr konditioniert ich mittlerweile bin von dem aktuellen allgemeinen Gameplay, was viele Spiele dort haben. Ich muss bei Max Payne musste ich auch erstmal wieder umdenken, dass ich tatsächlich Health Packs benutze und nicht wieder meine Energie regeneriere, wenn ich dann in Deckung gehe. War auch wieder ein Umdenken, was nötig war. Ja, aber da wären wir wieder bei der Diskussion, dass Innovation irgendwann mal folgen muss, weil ansonsten stagniert das Ganze dort hinaus. Und Medal of Honor ist eben auch wieder leider einer unter vielen Titeln. Eine Sache, die dann weiter bei EA gezeigt wurde und das habe ich wohl mehr als, weil ich dort auch die Interviews in Richtung THQ gemacht habe, dann doch mit dem Auge dann mehr verfolgt. UFC ist tatsächlich mittlerweile bei EA gelandet, Ultimate Fighting Championship. Ich glaube, ihr seid große UFC-Fans, ja? Ich sag fünf Sätze dazu du, und das war's dann. Absolut, habe ich noch nie gespielt, interessiert mich ein Scheiß. Sehr aber gut. Du, aber ich finde es wirklich traurig für THQ, denn die. Die sind kurz eigentlich, die haben aktuell. Die sind kurz vom Kollaps, glaube ich. Das Studio ist geschlossen worden, bei dem dann UFC-Spiele entstanden sind und THQ, WWE All-Stars, das Action-Game im letzten Jahr. Und ich finde es persönlich sehr schade, weil ich die UFC-Sachen natürlich jetzt nicht als UFC-Fan verfolge, aber speziell, man sieht es ja auch noch durch den Blog-Eintrag, wo ich dann unterwegs war und UFC Undisputed 3 vor ein paar Monaten gespielt habe. Die haben sich echt Gedanken gemacht, was die Sportart und die Umsetzung als Videospiel angeht und den Spielspaß, den man da haben kann. Die waren auf einem echt guten Weg, da eigentlich auch eine Serie, die sich auch für THQ gut verkauft hat, auf einen guten Level zu bringen. Und wenn du jetzt da hast, Dana White, das ist der UFC-Chef, der dann dort mit auf die Bühne kommt und sagt, endlich ist es passiert, endlich ist UFC bei EA Sports, so hätte es schon immer sein sollen. Schon ziemlicher Affront eigentlich gegenüber den Leuten, mit denen sie eigentlich gute Arbeit und gute Geschäfte gemacht haben. Und schade, THQ, ich fand die Spiele immer echt gut und speziell Undisputed 3. Mal sehen, was jetzt EA mit der Lizenz anstellt, weil die sind ja auch jetzt nicht dafür bekannt, dass sie schlechte Sportspiele machen. Die wissen ja schon Bescheid, was sie tun. Schade, dass da es jetzt aber alles dann in die eine Richtung nur gehen muss. Ja. Das wäre es von meiner Seite aus. Need for Speed, Most Wanted, angekündigt. Es gab ja schon einen Most Wanted vor etlichen Jahren mal, damals noch von EA internen Teams gemacht, jetzt von Criterion, also die Leute, die Burnout, Burnout Paradise und zuletzt Need for Speed, Hot Pursuit, glaube ich, ist es gewesen, was sie gemacht haben. Ich habe Hot Pursuit nicht ganz lange spielen können, damals, weil ich wenig Zeit habe. Ich habe den Nicht-Criterion-Nachfolger gespielt, Need for Speed The Run. Von dem war ich ein bisschen enttäuscht. Das war so ein bisschen halbgares Spiel, war zwar nett, konnte man einmal gut durchspielen, aber für mehr hat es dann nicht wirklich gelangt. Ich bin riesiger Burnout-Fan und Burnout Paradise als Open-World-Rennspiel musste man sich zwar dran gewöhnen, aber es war auch echt gut gelungen und ich glaube, Most Wanted wieder in die Richtung gehen. Na, Tim? Oder? Ja, also es macht auf jeden Fall den Anschein, dass sie die richtigen Elemente versuchen, irgendwie stärker in den Vordergrund zu rücken und irgendwie vielleicht auch, ja, wie du sagst, auch irgendwie so den Arcade-Markt so ein bisschen mehr zu bedienen, als dann irgendwie halt jetzt die Simulationsfahrer und alles. Also die, ich glaube, die werden da schon einen guten Weg machen. Ach, mich kriegst du sowieso, sobald du bei dem Rennspiel da die Takedown-Cam anmachst. Ich habe damals Burnout 3 auf der Xbox 1, ich glaube, mindestens so 2.500 bis 3.000 Takedowns allein im Singleplayer gemacht und man konnte nicht aufhören dann damit. Also ich werde es auf jeden Fall dann wieder spielen. Das große Highlight bei EA und die EA-Konferenz war kürzer als die andere, also nicht wundern, dass wir da schon angelangt sind. Am Ende sind die Yearly-Brüder rausgekommen und haben eine Sache bestätigt. Was haben sie mitgemacht? Ein Yearly-Update. Ein Yearly-Update. Der war gut, Wolf. Ja, fand ich auch. Fand ich auch sehr gut. Sie haben tatsächlich ihr Yearly-Update dort gebraucht und direkt nach dem großen Erfolg des deutschen Computerspielpreises, das beste deutsche Spiel mit Crysis 2, der Nachfolger Crysis 3 wurde dort gezeigt und auch da musste ich ganz ehrlich sagen, ich musste erstmal abwarten bis zum Ende, weil ich da nur halb ein bisschen dabei zugehört habe und zugeschaut habe, ob es jetzt Crysis 3 ist oder nicht. Ne? Also das hat für mich das Logo am Ende erst bestätigt. Es hätte ja auch Crysis 2 sein können. Ja, absolut. Ja, irgendwie eine Erweiterung oder so. Oh, und übrigens noch ein Helikopter, der explodiert ist. Und auch hier schon wieder Pfeil und Bogen. Mhm. Pfeil und Bogen scheint irgendwie so der angesagte heiße Scheiß gerade zu sein. Ne? Lara, auch das übrigens fällt mir gerade ein beim Tomb Raider Trailer. Ne? Lara sieht sich da umringt von irgendwie 8 Leuten, die aus allen Rohren auf sie ballern. Und nachdem sie die niedergestreckt hat, rennt sie einfach an ihren leblosen Körpern vorbei und schafft mal so eine fucking Waffe aufzuheben. Ah nein, sie hält sich lieber an Pfeile und Bogen, denn das ist eine bessere und handlichere Waffe. Aber ihre Mutter hat sich doch mit der Kanone erschossen, deshalb kann sie keine Schuss. Ach, das ist aber auch so eine Rückbesinnung auf Rambo einfach. Eher auf Bimbo. Ja. Wow, aber Rambo hat doch auch den Vietcong. Wow. Ey, Entschuldigung, kannst du mir nicht erzählen, dass Pfeil und Bogen, egal aus welchen verklärten, tiefen psychologischen Gründen sie das machen. Er hat seinen Bogen. Ja, egal. Hast clever den Bogen dorthin gespannt, aber auch schön vermeiden über Crysis 3 dann zu quatschen. Da gab es aber auch nicht so wirklich viel drüber zu reden. Also es sah aus wie Crysis. Crysis wird wahrscheinlich wieder ein. Es wird wahrscheinlich wieder einen Hardcore-Rechner brauchen, um die neue CryEngine laufen zu lassen. Crysis ist Crysis. Ja. Also ey, das wird bestimmt auch wieder gut, aber hat mich jetzt auch nicht gekickt, wirklich. Wir kommen darauf, gleich bei Ubisoft zu sprechen, auf die wir gleich rübergehen. Alter, wollen wir nicht nur eine Stunde Podcast machen? Sind wir schon nicht anderthalb Stunden oder was? Ich würde fast sagen, wir machen Ubisoft noch und dann quatschen wir morgen über Sony und über Nintendo. No? Ja. Werden wir dann so machen. Ja, spart ihr euch die spannenden Sachen auf, wenn der Tim nicht mehr da ist. Ja, ich verstehe das. Du kannst es auch gerne deinen Eindruck dann nachher nochmal zusätzlich geben, Tim, wenn du schon weißt, dass du morgen nicht dabei sein kannst. Da wird eine Mail eingeflochten. Ich verlese dann mit so einer Roboterstimme, ja, genau, die dann getippt wird. Ich bin Tim. Genau. Nein, aber Crysis 3, um da den Bogen in Richtung Ubisoft dorthin zu spannen. Crysis ist ja die Alternativserie zu Far Cry gewesen, weil Crytek nicht mehr die Lizenz gehabt hat. Zu dem allen, was zu Far Cry 3 gezeigt wurde, finde ich doch, dass es das wesentlich spannendere Produkt ist von den beiden Far Cry 3s. Ja, also von den beiden dort gewesen ist. Ubisoft hat Far Cry 3 nochmal gezeigt, nachdem sie es letztes Jahr der Öffentlichkeit präsentiert haben. Jetzt nochmal auf der Ubisoft-Konferenz, glaube ich, haben sie so eine Art Drogentrip-Sequenz gezeigt, ja, so eine halbnackte Inselschönheit irgendwie begrabbelst und dann losgehst. Inselschönheit. rette mich, Emus. Begrabbeln. Hat er doch gemacht, oder nicht? Aus der Ego-Perspektive irgendwie an die Teetassen gefasst und... An die was? An die Teetassen. An die Teetassen. Ach, Teetassen. Nein, nicht Teetassen, vergiss es. Ich habe Teetassen verstanden. Die Teetassen, ja. Das hat er gesagt. Das habe ich gesagt. Ich habe da Teetassensammlung draus gemacht. Ach so. Sind das Scientology-Täters? Geht es da nicht um Täters? Das ist das Wort, was du sagen kannst, wenn du nicht Titten sagen willst. Piep! Also, also er hat hier an den... Quarktaschen, Mopsbeutel. An die Beutelmöpse hat er hier gefasst. Ich habe eine Wassermelone getragen. Oder zwei. Na, okay. Die haben auf jeden Fall so eine Sequenz gezeigt, die dann storymäßig was weiter zeigen soll. Wir haben es ja auch gerade aktuell in der Sendung drin. Fabian und Anne waren in Montreal und haben sich das Ding schon vorab angeguckt und hatten auch einen positiven Eindruck, sind sie damit rausgegangen. Was ich jetzt nach der ersten Präsentation, die dann nach Open World Insel Action aussah, die man ja schon fast schon so aus Far Cry 2 kennt, auch wenn es dort Afrika gewesen ist, klang doch interessant für einen Shooter, auf jeden Fall, was sie dort gezeigt haben. Ja, das wird schon Potenzial haben. Es sieht halt auch verdammt gut aus, finde ich. Und ich weiß jetzt noch nicht so genau, was ich von diesem Hauptcharakter, Bösewicht, Schurken... Ja, als sie es das erste Mal gezeigt haben, da warst du ja noch klassisch Opfer bei der ersten Veröffentlichung im letzten Jahr. Und das haben sie bei der Presse auch gesagt. Jetzt zeigen sie mal, wie du dich entwickelst im Laufe des Spiels und wirst dann vom Opfer zum Aggressor sozusagen und jagst dort den Drogeninselbaron und was auch immer dein Gegner dann dort darstellen wird. Weil einer muss es tun. Ja, ich habe mir auch gefragt, dass die ganzen Ureinwohner der Insel natürlich auch die Sprache des Hauptcharakters sprechen, dass er sie dann auf seine Seite bringen kann und die dann Esperanto. Esperanto sprechen alle. Ja. Das ist auch sehr gut. Wolf, sag doch auch mal was. Ey, ihr seid gerade so schon im Gespräch, es geht um Esperanto. Ja, natürlich, weil Esperanto darf man da auch nicht unterbrechen. Das wurde zusätzlich nochmal gezeigt, 4-Player-Koop, aber 4-Player-Koop haben viele Spiele. Glaube ich mittlerweile. Ja, ich glaube, das wird nachher auch nicht das Bestechende bei dem Far Cry sein, sondern wirklich, also auch was der Fabian so erzählt hat, soll der Fokus halt sehr schön irgendwie auf der Story liegen und das ist, finde ich, was auch lobenswert ist, so einen Ansatz mal zu verfolgen, anstatt halt nur auf Action und Ballerei zu setzen. Wie du schon sagtest, das ist, glaube ich, gewinnbringender und interessanter als das Crysis 3 nachher. Also, ja, der Weisheit letzter Schluss ist eine Open-World-Umgebung, auch natürlich nicht unbedingt für einen Shooter, aber es ist immer noch ein anderer Ansatz, als wenn du tatsächlich den Action-Schlauch mal wieder hast, wo du durch einen Level und eine Story-Sequenz gedrückt und gedrängt wirst, die da ist. Ich meine, wenn ich sowas wieder wie bei Mercenaries oder Far Cry 2 habe, Mercenaries ist natürlich kein Ego-Shooter, aber dieser Open-World-Tummelplatz, der sich mir damit wieder eröffnet, dann habe ich da auf jeden Fall mehr Interesse dran, ein Far Cry 3 zu spielen, als für mich persönlich jetzt ein Crysis. No? Auch noch dort weiter gezeigt, mehr von Assassin's Creed 3, ist klar. Ne, dann amerikanischer Befreiungskampf hier, Revolution war es ja noch nicht. Oder war das noch die Revolution? Nee, das war der Bürgerkrieg, den zeigen sie nicht. Die zeigen, wie sich Amerika von den Briten abgespalten hat. Das ist dort die Geschichte. Die haben Hauptcharakter Connor dort nochmal gezeigt, wie er im Wald herumrennt und dort irgendwelche Briten mit Musketen aufspießt und Sachen erledigt. Hat mich jetzt nicht gekickt, ey. Es ist auf jeden Fall dafür, dass ich persönlich, auch wenn ich kein Assassin's Creed-Spieler bin, auch schon ziemlich gesättigt war durch die ganzen Sequels und Spin-offs und was auch immer gekommen ist, ist zumindest ein Einsatz, wo ich denke, dass sie mal in diese Zeitperiode gehen, wo die Serie wieder ein bisschen frischer wird. Aber es ist natürlich immer noch das Assassin's Creed, was wir eigentlich seit 2007 in jährlichen Updates gesehen haben. Und das ist mittlerweile schon das sechste Plus. Und natürlich wieder ein Vorfahre. Ja klar, das muss ja auch in die Geschichte dort rein. Wir haben nicht die Ebene gesehen, die mit Desmond in der Zukunft dort abgelaufen ist. Also wie das dann ineinander greift und was dann passiert, werden wir dann noch sehen müssen. Es wurde zusätzlich noch für die Vita ein Spin-off mit einer Frau angekündigt. Assassin's Creed Liberation. Für Vita wird es dann auch später mit Bundle noch dazu geben. Eine Sache, die war zwar bei der Sony-Konferenz, das möchte ich reinschmeißen. Die Sache, die ich an Assassin's Creed echt toll fand, die haben einen Schiffskampf dort gezeigt. Und mich hat's da warst du als Connor eben dort Kapitän von einem Schiff in der Karibik und es kam für mich als alten Sid Meier's Pirates-Fans eben dann so vorher ja richtig so ein navaler, richtiger Kampf auf hoher See, wo zwei Schiffe sich beackern und die Kanonen gegeneinander ballen, da wird geändert und gemacht, da hatte ich schon wieder so ein schönes Pirates-Feeling in der Sache. Also das könnte mich nochmal hinterm Ofen hervorlocken. Mehr habe ich da aber auch nicht wirklich zuzusagen. Dann können wir jetzt zum Highlight von Ubisoft kommen. The Avengers? Nee. Just Dance 4 mit Flowrider. Damit hat es angefangen. Auf dieses Spiel lasse ich mich gar nicht erst. Gut, du willst. Also, wenn du nicht ernsthaft diskutieren willst, Gregor, dann. Ja, ich habe zwar da ein Highlight, das würde ich aber gerne ans Ende setzen. Deins wird wahrscheinlich nicht Zombie U sein. Nein, aber das fand ich auch sehr nett gemacht, auch wenn es ja scheinbar. Auch wenn man es nicht gesehen hat. Nee, also, das war halt wieder ein stimmiger Trailer, der war nett. Was okay. Das Spiel nachher, man hat von der Wii U ja bisher eh wieder wenig gesehen, aber es kommt ja heute, hoffe ich, genau, mal dann. Und es bröckeln ja auch immer wieder kleine Krumen von Informationen dazu. Das ist doch aber irgendwie, das hatten sie doch letztes Mal schon als ein anderes Spiel angekündigt. Es irgendwie war, so war es doch, ne? Ich hab's nicht im Kopf, wie das Spiel damals aussah, aber die haben auf jeden Fall eine Wandlung zu der ersten Veröffentlichung und den ersten Namen, den das Spiel gehabt hat, dorthin gemacht. Jetzt ist es natürlich ein Wortspiel und aus den Mutanten und was auch immer vorher gewesen ist, sind jetzt traditionelle Zombies gewesen. Der Trailer, wie eine Mischung zwischen dem Dead Island Trailer, ohne da wertend über Spiel was zu sagen. Und im letzten Jahr, glaube ich, Ghost Recon, das, was gerade rausgekommen ist, hatte ja exakt den gleichen Trailer in der Machart. Dass wir ja, so eine, das stimmt, das Future mit, Soldier. Ja. Genau, das Future Soldier, exakt den gleichen Trailer, nur jetzt hier eben mit Zombies. Wer von euch dachte, dass am Ende dann aufflasht 28 Days Later The Game? Weil hier so Zombies in London, in Großbritannien oder sowas, dachte ich tatsächlich, dass sowas dann in der Richtung kommt. Ich dachte das nicht, denn ich habe den Titel des Spiels in der Headline schon gelesen. Hast du das schon gelesen? Als ich auf den Trailer geklickt habe. Ich wollte gerade sagen, also der Gedanke ist mir so nicht gekommen, aber jetzt, wo du es gesagt hast, klar, die Parallele ist schon irgendwie verdächtig. Fand ich, also ich muss auch sagen, ich fand den Trailer sehr schön. Der erinnerte natürlich an den Trailer eines anderen Spiels, das sich thematisch mit dem Zombie-Genre auseinandersetzt. Du kannst den Namen habe ich schon genannt, aber inhaltlich habe ich gesagt, keine Aussage über das Spiel. Ach so. Ja, also er sieht aus wie Dead Island, ohne was über das Spiel zu sagen. Genau, er sieht aus wie der Dead Island Trailer, wobei es überhaupt keine Rolle spielt, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist. Ich finde den Trailer auch zu Zombie U, fand ich auch echt sehr geil von der Machart her, aber natürlich ist es noch keine Aussage, die man treffen kann über das Spiel an sich. Also vielleicht wird es super, vielleicht wird es scheiße, weiß ich nicht, aber ich muss sagen, den Trailer an sich, den fand ich sehr schön gemacht und erfrischend. Also, ja, auf God Save the Queen und genau, alles. Genau, wenn es jetzt ein anderes Spiel gewesen wäre, hätte ich es schon wieder nicht so ganz originell gefunden, aber dadurch, ich meine, jetzt hat die Queen ja auch noch gerade Thronjubiläum und so, das ist schon echt sehr, sehr gut abgepasst vom Timing her. Ja, das schon, das stimmt. Und ich fand es echt sehr, sehr sympathisch, augenzwinkernd. Und ich meine, muss man auch mal sagen, wirkt der Trailer so sehr hartes und düsteres und brutales Zombie-Spiel für die Wii U hat man auch nicht unbedingt erwartet. Und wenn es qualitativ echt was reißen kann, wäre das zumindest für mich ein Grund, mir die Wii U doch nochmal genauer anzusehen. Denn ich sag ganz ehrlich, wie es ist, weder Zelda noch Mario oder Kid Icarus werden mich dazu bewegen, mir eine Wii U zu kaufen. Aber so ein richtig geiles Horror-Zombie-Ego-Shooter-Spiel, wieso nicht? Wir werden in Richtung Wii U da dann morgen nochmal ausführlicher drüber quatschen. Ich freue mich allgemein sowieso darauf, auch selbst wenn es dann Multiplattform-Titel sind, auch wenn jetzt hier Zombie U exklusiv sein wird. Jetzt, wo der neue Controller angekündigt wurde, wenn ich Multiplattform-Titel spiele, dann suche ich mir gerne die Version aus, die für meine Achten dann am besten läuft oder die meisten Sachen hat und am besten funktioniert. Wenn Wii U tatsächlich einen Technikvorsprung haben sollte, dann würde ich auch tatsächlich auch Multiplattform-Sachen lieber auf der Wii U spielen, jetzt wo es einen klassischen Controller gibt, den man nehmen kann. Und Zombie U, wenn so ein Titel wie der abfällt, durchaus, gerne. Wobei natürlich schon viele Entwickler gesagt haben, dass die Wii U am kompliziertesten zu programmieren wäre. Also nicht zu kompliziert, um dafür zu programmieren, aber auf jeden Fall komplizierter als für die anderen. Und ich meine, also wir haben es ja auch schon beim Saturn und so gemerkt, das ist dann, irgendwann ist das schon eine gewisse Hemmschwelle für Entwickler. Also wenn du dir überlegst, dass du ohnehin ein Spiel hast, was vielleicht, weiß ich, 2 oder 3 Jahre in Entwicklung ist und wenn du dann auch für ein System programmierst, was von der Architektur her so komplex zu bedienen ist, dass du nochmal quasi ein Jahr ranhängen musst, nur um es auf diese eine Maschine anzupassen, dann weiß ich nicht, ob Nintendo sich da schon wieder nicht vielleicht so ein bisschen ein Bein stellt sich selbst. Ja, mal gucken, wie sich das äußern wird. Einige Entwickler haben vorab auch gesagt, dass deren Multiplattform-Version sowas wie bei Aliens, Colonial Marines dann die besten werden sollten oder Darksiders 2 soll angeblich auch auf Wii U sehr gut laufen. Aber mal gucken, also das ist auch alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Neues Rayman wurde für Wii U vorgestellt mit jetzt Touch-Funktionalität. Michel Ancel ist eh immer sehr einfallsreich, sehr clever. Für die Leute, die Rayman Origins gut fanden, wird das, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Futter auf jeden Fall. Sah auch sehr nett aus, muss ich sagen. Sah nett aus, auf jeden Fall. Also Rayman, ich stehe auch überhaupt nicht auf Rayman. Ich hasse Rayman nicht, nicht wie die scheiß Rabbits-Hasen, die hasse ich wirklich aus tiefster Seele, aber ich fand Rayman irgendwie nie so cool, fand ich so ein bisschen, vom Charakter fand ich, das war eindeutig so ein Kind der 90er. Weißt du, so pseudo-cool, aber doch noch irgendwie knuddelig. Aus der Fraktion der Babsis kam ja, er. Ja, so ein bisschen und so ein kleiner Smarter und hat mich irgendwie nie so angesprochen, aber durch das letzte Rayman-Spiel ist er auf jeden Fall auch für mich wieder interessant geworden, muss ich sagen. Und jetzt das neue sieht auch ziemlich gut aus. Gefällt mir. Ja, solange keine Rabbits drin auftauchen, ist alles gut. Genau, solange man sie töten darf. Ja, bevor wir zum Highlight von Ubisoft kommen, kurz noch reingeworfen, es gab noch ein Segment mit Shootmania, der Multiplayer-Ego-Shooter von den Trackmania-Leuten, der nochmal gezeigt wurde, kurz vor Ende dort nochmal. Ja, ich habe die im Halbschlaf geguckt, die Konferenz, und bin dabei fast weggenickt. Ich glaube, für die Leute, die darauf stehen, wird es auf jeden Fall nett sein. Die Trackmania-Leute haben ja auch gute Vorschusslorbeeren, was so Multiplayer-Zeug angibt. Und ganz ehrlich, ich mag den Titel ganz gerne, weil er so schön unprätentiös ist. Was ist los in diesem Spiel? Shootmania! Ja, es ist nicht dann The Revenge of the Fallen Angels Teil 7. Das klang für mich schon mal so ganz nett. Aber um jetzt auf das Highlight zu kommen und für mich auch das bisherige Highlight der gesamten E3, hätte ich jetzt nicht, aber nicht nur deswegen, weil es ein Titel ist, von dem man vorher nichts gehört hat, aber auch von der Grundidee her und mit den ganzen Sachen, die dort passiert sind, Watch Dogs. Genau. Da hast du dir auch, glaube ich, dann in Ruhe mal den Trailer angeschaut und alles angeguckt, Wolf. Ey, Watch Dogs habe ich mir gestern Nacht noch angeguckt, nachdem alle getwittert haben, Alter, Watch Dogs, what the fuck, Watch Dogs. Und ich habe es leider verpasst, weil, wie gesagt, ich musste Game of Thrones gucken und habe dann aber gleich natürlich den Browser angeworfen und habe mir diese 10 Minuten Gameplay Demo angeguckt, die zu Watch Dogs da gezeigt wurden. Und ich muss sagen, ich reihe mich in die Liste der Begeisterten ein. Ich fand das alles sehr, sehr geil, was ich da gesehen habe. Also wer es noch nicht gesehen haben sollte, sofort ändern. Gucken haben wir uns auch bei uns auf der Seite im Blog Trailer verlinkt. Und Watch Dogs ist quasi eine Art Cyber-Thriller, der vor der Kulisse spielt, dass quasi ein vernetztes Computerwerk permanent Informationen über alles und jeden abrufen kann. Also alles ist miteinander vernetzt und wer die Macht über dieses Computernetzwerk hat, kann persönliche Informationen anrufen, kann Kontodaten regulieren, kann sogar quasi auf Handys, auf Ampeln zurückgreifen. Also dieses Computernetzwerk kontrolliert irgendwie eben alles und man ist einer von diesen Watchdogs und hat quasi die Macht in dieses Computernetzwerk einzugreifen und dadurch auch seine Umgebung ein bisschen zu manipulieren. Also man muss zum Beispiel in einen Gameplay-Szene muss man in so einer Vernissage, die man besucht, muss man einen Kontaktmann ausfindig machen. Also kann man quasi aus der einen Ecke des Raumes per Knopfdruck mit seinem Handy kann man andere Handys scannen und kriegt dann auch persönliche Daten. Kriegt dann das visuell dann, dass genau. Du das direkt repräsentierst. Das war schon ein sehr cooler Effekt. Das war echt sehr, sehr schön. Sehr gut hat mir auch gefallen, dass du später, als du dann wieder auf der Straße bist, kannst du dann quasi die Ampeln alle umspringen lassen auf grün oder jeweils rot, sodass du zu einer riesigen Massenkarumbelage hat das geführt, also alle Autos sind ineinander gekracht und in einem dieser Autos war halt die Zielperson, die du jagst, drin. Also du hast halt quasi in das Ampelnetz eingegriffen, um irgendwie eben also eine Massenkarambolage zu bewerkstelligen und so bist du dann quasi an den Typen gekommen, der dann eingekeilt in diesem Auto saß. Also das wirkt alles echt sehr, sehr geil. Es sieht fantastisch aus, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und generell, was mir am besten davon gefällt, ist, es hat so einen eigenen Look und Feel, weißt du? Also mal eine neue IP, mal ein neues Spiel, neues Gefühl, also irgendwie kein Sequel, kein Reboot, kein Spin-Off, sondern wirklich eine ganz neue IP, die da versucht wird zu etablieren und das fand ich schon hochsympathisch und ich finde, man sollte Watch Dogs unbedingt im Auge behalten. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe mich auch gewundert, dass weder Microsoft noch Sony sich das für ihre Präsentation dann mit aufgeschnappt haben, was zumindest auch wieder ein Titel war, den echt, von dem man noch gar nichts vorher gehört hat, dass so ein Überraschungsmoment da wieder schön gewesen. Da muss Ubisoft schön geblockt haben, dass sie sich für die eigene Präsentation tatsächlich aufbewahrt haben. Die werden sie gesagt haben, ey klar, ihr könnt es natürlich irgendwie auf eure Konsole rausbringen, aber jetzt erstmal zeigen wir das exklusiv bei uns. Ja, es geht ein bisschen in die Richtung, wo ich mir vielleicht so eine Art modernisiertes, vielleicht so Shadowrun oder Syndicate oder sowas vorgestellt hätte, unabhängig von den Spielen, die jetzt in den Sachen kommen werden. Den Ansatz finde ich einfach super cool, ne? Und ich mag Open World Action ganz gerne. Mal sehen, in welche Richtung das dann letzten Endes gehen wird. Aber es war sehr vielversprechend und das wird ein Titel sein, den ich mir auf jeden Fall dann dick ankreuze. Ja, es ist halt auch irgendwie ganz schön. Es ist halt kein Cyberpunk in dem Sinne, sondern es ist einfach irgendwie unsere Gesellschaft, wo einen kleinen Schritt weiter gedacht, wo sie sein könnte. Zehn Jahren meinetwegen ist. Also es sind irgendwie, diese ganze Vernetzung ist einfach so existenziell scheinbar geworden, dass es halt auch gleichzeitig zu einer großen Falle führt. Und ja, wie Wolf schon meinte, grafisch halt auch echt beeindruckend. Die werden es wahrscheinlich da auf einem riesen Rechnerzentrum gelaufen lassen haben, weil das sah, fand ich, zu gut für eine Konsole aus. Ja, ich habe gelesen, das lief in der Tat auf einem aktuellen High-End-PC. Das macht Ubisoft sowieso allgemein, wenn du dort irgendwelche Präsentationen hast. Du siehst eigentlich immer die PC-Version auf einem High-End-Rechner und darfst dir dann ein bisschen zusammenreimen, wie es dann ausschauen wird. Hattest du die Konferenz gesehen, Tim, von Ubisoft, oder hast du nur die Trailer angeschaut? Ich hab mir tatsächlich einen Live-Ticker und dann die entsprechenden Trailer angeschaut. Aber ich hätte sonst noch gesagt, ich habe mir die Preso gestern so kurz vom Einpennen nochmal parallel dann gegeben und bin währenddessen weggeratzt, aber wir haben jetzt ein bisschen schon über die Moderation der Microsoft-Konferenz gequatscht und es war schon sehr merkwürdig, was sie da für eine Art Doppelmoderation da dort hatten auf der Konferenz. Die hatten, glaube ich, eine Schauspielerin, eine großgewachsene schwarze Schauspielerin, die das eigentlich ganz gut gemacht hat, der aber noch so ein Sidekick-Nerd dann dran gegeben, der sich gemeldet hat vom Backstage und dann Leute dann mit so gescripteten Banter und gescripteten Sachen dann drumherum gemacht hat. Das ist letzten Endes auch wieder ein bisschen fremdschäbig. Damit man dann auch den Draht zur Community nicht verliert, muss natürlich jemand aus der Community dabei sein. Ein ungleiches Paar funktioniert immer. Es funktioniert auf jeden Fall immer. Tim, bevor wir zum Ende kommen und du wirst morgen ja höchstwahrscheinlich nicht dabei sein können wegen Arbeitsverpflichtungen, die dann dazukommen, möchtest du uns ein bisschen noch was über deine anderen Sachen, die du gerne auf der E3 oder worüber du dich auslassen würdest, mal ein bisschen was erzählen, so Sony und solche Geschichten? Was? Das ist halt der Punkt, also was ich die bisher schönsten und besten Sachen, abgesehen von dem eben besprochenen Thema, fand ich halt einfach auf der Sony-Präsentation einmal das erste Gameplay von The Last of Us. Ich finde, es sieht sehr stimmig aus. Ich finde die Charaktere cool, auch wenn es mich so ein bisschen nervt, dass der Hauptcharakter einfach halt aussieht wie Nathan Drake, nur einfach ein paar Jährchen Nathan älter. Nathan Drake und Ellen Page dort wieder unterwegs. Ellen Page, die wiederum in dem, was ich danach anspreche, ja nun wirklich eine Rolle spielt. Ja, merkwürdigerweise. Ja, das war auch sehr komisch heute Morgen, aber gut. Was mir auch sehr gefallen hat, ist, sofern man nicht gerade quasi im Kampf ist, im Combat ist, hat das Spiel scheinbar keine Anzeigen. Und das finde ich echt richtig geil, einfach quasi durch eine Welt zu laufen, wo du dir selber Gedanken machen kannst, mit was kann ich interagieren, und dann erst quasi in dem Moment, in dem du eigentlich den Gedanken gefasst hast, auch wirklich dazu aufgefordert wirst. Und auch der Schusswechsel, der dann dort gezeigt wurde, es ist halt immer, ich habe oft irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass halt immer viel gescriptet ist, weißt du, und dass man dann im Spiel nachher so denkt, ja, das war in der Preso nett und jetzt bringt's auch Spaß, aber es ist halt lange nicht so cool, wie man sich vorgestellt hat, und da gab es zwar auch verschiedene Abläufe, aber was ich auf jeden Fall sehr schön fand, war, ist, während dieses Schusswechsels, wenn er getroffen wurde, war es halt auch, das Mädchen hat gefragt, was ist mit dir, und er meinte so, ja, ist kein Problem, geht schon, aber man hat richtig gemerkt, wie das erstmal viel von der Lebensanzeige gekostet hat, wie es ihn zurückgeworfen hat in dem Moment und wie er sich erst wieder sammeln musste, um halt mit der Situation wieder klarzukommen. Und es ist halt auch alles sehr sporadisch. Dann hat man oben halt so eine kleine Anzeige mit Leben und Munition, glaube ich. Und das Fadenkreuz ist halt wirklich nur ein Kreis. Also ich finde es schön, dass sie in diesem Endzeit-Szenario das wirklich sehr minimalistisch gehalten haben. Also quasi das I'm Alive irgendwie sie In richtig und aufgewertet, was jetzt nicht heißen soll, dass I Am Alive totaler Scheiß war, aber das, dem hat einfach, hat es an einigen Ecken und Enden gefehlt, wo ich jetzt einfach bei The Last of Us halt das Potenzial sehe. Mhm. Nee, auf jeden Fall, da werden wir uns in der größeren Runde morgen dann auch ein bisschen mehr auslassen können. Wir haben es vorhin, glaube ich, angesprochen, dass dieser Survival-Aspekt, der eigentlich in anderen Survival-Spielen wie Resident Evil, den du gern gehabt hättest, ja, wesentlich besser umgesetzt ist bei dem, was du bei Last of Us schon sehen konntest. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Was hattest du noch von der Sony-Konferenz? Wir waren ja eben bei Ellen Page. Da waren wir gerade drauf, und ja. Und dann das neue Spiel halt von Quantic Dream, heißen die? Von Quantic Dream, genau. Von Ellen Page zu David Cage, genau, sozusagen. Die Heavy Rain und Fahrenheit-Macher. Jetzt halt mit einem Spiel, was scheinbar von der Stimmung her irgendwie auch wieder so in die Heavy Rain-Geschichte geht, aber scheinbar auch irgendwie was Übernatürliches hat. Man sieht ja in diesem Video, wie Ellen Page, die ja die Hauptprotagonistin scheinbar spielt, gecaptured hat, irgendwie eine Tasse an der Wand zerspringen lässt oder sowas. Also man erfährt halt nicht viel. Nee, das fand ich aber auch ganz gut. Das ist ganz gut so. Ne? Ein paar Grundideen gegeben, genau. Und man kann sich selber zusammenreimen bis in einem Jahr, wo der neue Trailer dann kommt bei der nächsten E3. Genau. Und was ich dazu halt auch sagen muss, vor dieser Kara-Geschichte, was ja Quantic Dream letztens, da war ich echt nicht begeistert von. Das echt? Ich fand's super, muss ich sagen. Ich fand's schade, dass es jetzt in die Richtung gegangen ist tatsächlich mit dem Spiel, ein bisschen. Ich hab's mir irgendwie angeguckt und dachte so, ja okay, dann hätten sie jetzt auch einfach noch ein Heavy Rain machen können. Also ich habe da keine Entwicklung drin gesehen. Und meinst du spielerisch oder inhaltlich? Grafisch. Grafisch in der Richtung. Genau. Fandest du tatsächlich jetzt, dass wir bei Beyond Two Souls gesehen haben, grafisch besser als Kara? Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine nur, also ich hatte mir erwartet von dieser Kara-Präsentation damals, dass da jetzt irgendwas Großes offenbart wird, was dann im nächsten Spiel halt irgendwie angewendet wird. Und nun ist es so, dass ich diese Entwicklung nicht gesehen habe, aber auch nicht enttäuscht bin über das, was jetzt halt mit dem Beyond Two Souls, wenn ich mich nicht irre, gezeigt wurde. Und ich bin halt gespannt. Ich finde die Stimmung wieder sehr schön. Es war sehr verregnet scheinbar und es war auch irgendwie das David gegen Goliath-Szenario. Die vermeintlich Schwache, die halt sich irgendwie da durchboxen muss. Warum und wie und was kann man sich irgendwie grob denken, aber es ist noch nichts bestätigt, noch nichts gesagt worden. Und das mit The Last of Us zusammen waren für mich so auf der Präsentation die Highlights. Mhm. Ja, da werden wir uns, Wolf, aber dann auch morgen in Ruhe nochmal drüber unterhalten können. Tim hat nochmal kurz seine Highlights zusammengefasst, die auch noch auf der Sony-Präsentation gewesen sind. Ich würde sagen, lass uns den Podcast hier mal dann beenden. Ach, schon? Es ist ein Quickie-Vergleich also mit dem Zeug, was wir sonst gemacht haben. Wir werden uns morgen nochmal zusammenfinden und über Sony nochmal ausführlicher dann quatschen und die Nintendo-Präsentation, die dann gewesen ist. Bis hierhin würde ich mich erstmal dann einmal bei Tim und einmal bei Wolf bedanken, dass sie mir eure Zeit... Ich bedanke mich auch bei Tim und Wolf. Ja, ich auch. Ja, ich bedanke mich bei... Reinhold Schlottenbach, dem Vierten. Gott. Wie heißt... Nee, Werner heißt er, oder? Hallo, ach so, Werner. Bei Werner auch. Ich hoffe, du bist gerade nicht an der Pipeline zugange. An seiner Pipeline zugange. Ist ein gefährlicher Job. Ich würde es nicht machen wollen. Ich auch nicht. Ja. Obwohl, das denke ich von dem Job hier auch sehr oft, also von daher. Ja, aber ey, auch wenn das hier vielleicht ein bisschen negativ in der einen oder anderen Richtung geklungen hat, wir sind aber natürlich dann auch, wir müssen von einer bestimmten Herangehensweise an die ganze E3 rangehen und ich will, dass es mich flasht, ich will, dass es mich schockt, ich will, dass da coole neue Sachen präsentiert werden, das habe ich bis jetzt, bis auf ein, zwei Ausnahmen, noch nicht ganz so gesehen. Mal gucken, ob Nintendo da mal wieder was reißen kann oder nicht. Ja, wir sind gespannt. Ja, ich hoffe es, sonst wird das eine ganz laue Nummer dieses Jahr, muss ich sagen. Dann können wir, morgen werden wir dann bestimmt kommen, wer hat diese E3 gewonnen und wer nicht, wenn es darauf ankommt. Ich weiß schon mal, wer nicht. Das E3-Bundesliga-Tippspiel. Wer hat gewonnen, wer nicht. Ja, 3 Punkte für unentschieden. Ja. Gut, das war's. Ich sage tschüss. Adiösinger. Und Tschüssinger. Bye. So, ich teste mal. Ich spreche jetzt in das Mikro hier. Geht auf minus 12 und minus 20. Da könnte ich noch einen kleinen Tacken lauter machen. Tim, sprichst du mal bitte kurz rein? Ja, so ist ungefähr meine normale Gesprächslautstärke, denke ich mal gleich. Dein Redelevel? Ja, würde ich sagen. So. Sehr schön, das sieht ganz gut aus. Der Wolfinger? Könnt ihr noch mal ein bisschen lauter machen? Ja, also ich würde ungefähr dann so sprechen, denn ich muss mich gegen euch Labertaschen ja auch ein bisschen durchsetzen. Nein, wir sind doch reservierte Mitschnacker. Nee, Mitschnacker ist das, sind so alte Leute, die kleine Kinder in den Van. Ihr seid mehr so früher in der Grundschule mehr so Gegenschnacker. So für Kinder aus Norddeutschland, ne? Wenn der Mitschnacker kommt. Stimmt, das ist sogar bei uns an der Schule zweimal passiert, aber die Kinder sind immer wieder gefunden worden, nur nicht lebendig. Erst im Park und die andere Hälfte dann auf dem Spielplatz. Mhm. Ey, das kann ja jetzt hier, das kann ja nicht sein, das kann nicht alles um 0 Uhr laufen. Jetzt, wo ich es mir so überlege, unsere Grundschule war schon geil. Auf der anderen Straßenseite waren alte Gebäude von der Schule, die waren aber mit Asbest gebaut und da durfte man nicht drüber gehen. Gott, oh und Gott. Was haben natürlich alle Kinder gemacht? Man ist immer rübergegangen, weil man es ja nicht durfte. Ja, dann hast du dich erhaben gefühlt und auch ein bisschen schwindelig, ob des ganzen Asbestes in deinen Hirnrinden. Ja, und auch das Bluthusten war irgendwann nicht mehr so schön, aber...